Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau. Heute kommt unsere, ist jetzt unsere 53. oder so 52 Part 2. Eine halbste Folge. Ja, ich glaube, es ist 52 Part 2. Ich glaube, wir machen keine richtige Folge draus, weil sie wird ja auch kurz direkt nach der anderen erscheinen. Von daher ist es wohl die 52,2. Okay, dann so. Seid ihr einfach jetzt bei der 52,2 von 2 Folge dabei. Genau. Wie auch immer. Wie wir letztes Mal schon gesagt haben, diesmal kommt dann, nachdem wir schon 2 Stunden nur über 2014 geredet haben, dann die Vorschau zu 2015. Da werden wir uns hauptsächlich eigentlich nur mit Spielen befassen. Also, weiß nicht. Ich glaube, Eckdaten zu großen Events sind eigentlich relativ uninteressant im Moment, weil wir nichts dazu richtig sagen können. Das stimmt. Und die meisten werden ja wissen, laufen wir immer erst E3, dann Gamescom, dann TGS. Von daher wird sich dahin auf jeden Fall noch nichts ändern. Richtig, das schenken wir uns. Deswegen werden wir es heute oder ja in dieser Folge jetzt rein bei Spielen belassen. Wie wir es vorgehen werden, ist, wir werden zuerst die Spiele aufgreifen, für die wir schon entweder einen festen Release-Datum haben oder die zumindest schon mal einen Monat haben, in dem sie wahrscheinlich launchen sollen. Und werden dann den Rest eben alphabetisch durchgehen. Das sind dann die Spiele, die momentan für 2015 angekündigt sind. Also auch hier nochmal Disclaimer, es kann natürlich immer noch sein, dass einige von denen nochmal ins nächste Jahr rüberrutschen. Aber die, die momentan für 2015 angepeilt sind und von denen wir glauben, dass die auf jeden Fall erwähnenswert sind, beziehungsweise wo wir auch vielleicht persönlich Interesse daran haben, dass das unter die Leute kommt. Soll ja auch nicht nur einfach nur ein richtig komplett, langweiliger, objektiver Podcast sein, sondern wir wollen ja unsere persönlichen Präferenzen auch ein bisschen mit einfließen lassen. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich auch ein, zwei Titel geben, wo viele vielleicht sagen würden, was? Ich meine, warum ist das relevant, dass das Das passiert uns beiden ja auch, wenn wir uns auf unsere eigene Liste gucken, dass ich Merlin frage, was ist das? Und er wird mich fragen, was ist das? Richtig. Aber das, so soll es ja auch richtig, sein. Das soll es auch sein, das macht unseren Podcast ja auch interessant, hoffe ich jedenfalls. Aber damit wir nicht noch mehr Zeit verschwenden, würde ich sagen, steigen wir doch einfach gleich ein, oder? Ja, lass es loslegen. Im Januar erstmal, der ist zum einen schon fast vorbei und zum anderen kommt da auch nicht wirklich außer was. Außer Resident Evil, wie wir letzte Folge, also wie ihr vorher vorgestellt habt. Resident Evil, das Remake wird recht gespannt erwartet und kommt im Januar. Also auf jeden Fall. Und da sind wir, ich glaube, wir sind auch beide sehr gespannt drauf. Ich glaube, wir werden das wahrscheinlich auch zusammengegebenenfalls spielen. So. Ich meine, ich habe ja die Gamecube-Version nie gespielt. Deswegen ist es eigentlich noch mehr Grund, das dann nochmal zu spielen. Und ich bin durchaus auf jeden Fall gespannt drauf. Ich meine, ich habe das Spiel auch gespielt. Und ich habe seitdem halt lange nicht mehr gespielt. Und ich bin trotzdem jetzt auch gespannt, selbst mit der Gamecube-Version, wie sich das Spiel so gehalten hat. Weil ja, damals war es für mich einfach so, boah. Das Spiel war damals eins der besten Spiele überhaupt, genau. Also ich meine, Resident Evil 1 ist der Grund, warum ich überhaupt ein Resident Evil Fan bin. Wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt auch genug Teile, die einen da sehr dran zweifeln lassen und es ist immer noch eigentlich eine relativ unsinnige Franchise und es passt auch nicht so richtig in mein eigentliches Spielverhalten, aber 1 war einfach so super. Vor allem, weil du ja auch, alles egal, ich meine, du bist vor allem so ein Spieler mit so viel Wert, der so viel Wert aus Writing und so legt und ich weiß nicht, Resident Evil ist halt, ich glaube, wenn man akzeptiert Resident Evil für das akzeptiert, was es ist, dann ist es einfach. Ja, ich weiß auch nicht, Resident Evil war einfach eine super faszinierende Erfahrung. Dieses Survival-Horror-Ding hat einfach super funktioniert. Ich meine, zum einen ist ja auch noch so, die Resident Evil-Neuauflage ist ja auch nochmal neu vertont worden zum Beispiel. Und in der hat sich nochmal überarbeitet worden, was dem Spiel so gut tut, weil das ist tatsächlich. Wobei das Original schon so ein Klassiker ist. What is this? Blood. Ja, natürlich, das hat auch seinen Charme, aber trotzdem, es hat dem Spiel auf jeden Fall gut getan. Aber ja, das Spiel hat natürlich auch seinen Moment. Ich meine, es ist nicht umsonst, wird es ja als auch das erste große Survival-Horror-Spiel gesehen. Ich meine, die Szene, in der die Hunde durchs Fenster springen, gilt für viel so als eines der, like, most memorable moments in Video Game History. Auf jeden Fall. Ist auch definitiv so. Ich meine, natürlich, heutzutage kannst du da niemanden mehr irgendwie mit beeindrucken, weil das jeder eigentlich irgendwie Hallo? Kennt. Hallo? Du hast schon Hochhäuser runterstürzen sehen mit Leuten und alles mögliche. Richtig. Also. Aber das ist halt so die Sache. Ich habe das damals auch so eine andere Sache. Damals war ich nicht ständig und ewig im Internet. Damals gab es nicht so, dass man einfach gewisse Dinge schon über gewisse Spiele wusste. Als ich es erstmal gespielt habe, wusste ich nicht, dass es passieren würde. Das war wirklich ein ernsthafter Schreckmoment für mich. Tolles Spiel auf jeden Fall. Also klar, das kommt noch. Diesen Januar, aber ansonsten letztendlich quasi nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir in Februar und da kommt dann etwas, worauf ich super gespannt bin, mich Evolve. Von dem wir immer noch nicht 100% wissen, ob es nicht vielleicht doch irgendwie noch Crossplay vom Koop gibt. Nicht zu laut. Ja, wahrscheinlich nicht so. Ich meine, das wäre ja auch in Ordnung. Wenn es sich zum Launch ist, ist auch in Ordnung. Aber irgendwann vielleicht. Ich meine, es gab ja nur mittlerweile schon einige Interviews. Ich habe es ja auch irgendwann schon mal erwähnt. Sie würden das ja super gern machen. Sie sind ja immer noch in Beratung. Sie können nichts versprechen. Letztendlich glaube ich auch nicht dran. Aber wie cool das bitte wäre. Ich meine, Street Fighter 5, ja, 5. Ja. Könnte ja zumindest so ein kleiner Hoffnungsschimmer sein. Zumindest was die PS4 angeht. Dass es da jetzt so ein bisschen Präzedenz für langsam mehr geschaffen werden. Bei Xbox One bin ich immer noch skeptisch. Ja, ich auch. Wer weiß, wenn dann die PS4. Ja, und das würde mir ja völlig reichen. Richtig, ich kenne ihn, ich habe ja keine PS4 Xbox One. Richtig. Ja, davon abgesehen aber auch, ich meine, wie gesagt, auch über Evolve haben wir schon oft genug geredet. Evolve, ich bin aber mega gespannt. Ich habe die Alpha gespielt, sie hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich werde es, denke ich, zum Launch auf jeden Fall gleich holen. Und dann einfach sofort losbrettern und im Idealfall natürlich mit ein paar Leuten zusammen, im Notfall aber auch alleine. Das hat jetzt in der Alpha schon ziemlich gut funktioniert, so das Random Matchmaking, und wird bestimmt auch Leute kennenlernen, mit denen man dann einfach öfter mal spielt. Bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie das letztendlich in der fertigen Version sich spielen wird. Hat auf jeden Fall schon super, super viel Spaß dabei. Ich denke, es wird auf jeden Fall wichtig sein bei Evolve, dann wahrscheinlich, wenn man wirklich drauf gespannt ist, so wie du, dann auch gleich zu Beginn dabei zu sein, weil, so wie ich es mitbekommen habe, hat die Evolve Alpha so gemischte Gefühle hinterlassen. Also, weiß ich nicht genau, ich bin nicht sicher, wie das genau laufen wird. Ich meine, ich hoffe natürlich, dass das dann auch funktionieren wird, aber es wäre natürlich auch schlimm, wenn es dir gut gefällt oder Leuten gut oder Spaß macht, aber letztendlich dann die Community irgendwann so klein ist, dass dann niemand mehr spielt, dann ist dann auch wieder das gleiche Problem wie bei Titanfall. Richtig. Dementsprechend, glaube ich, ist schon wichtig, dass dann bei Launch dann auch genug Leute dabei sind, damit sich auch so eine, vielleicht auch über Mundpropaganda, dass man sich dann auch so halten lässt. Auf jeden Fall. Es ist auch eh immer schön, einfach schon von Anfang an bei so einem Titel dabei zu sein. Sonst trifft man sehr schnell dann eben auch, gerade wenn die Community ein bisschen kleiner ist, auf Leute, die da halt schon super drin sind, die seit Monaten spielen. Wenn man einen Monat später nur dabei ist, dann hat man schon haufenweise Profis quasi um sich. Das ist auf jeden Fall sehr ratsam und das werde ich auf jeden Fall auch machen. Multiplayer-Shooter von Anfang an mit dabei sein, macht einfach Spaß und ich bin auch eh super gespannt auf dieses Spiel. Also. Ich bin auch gespannt, wie sie natürlich die Alpha jetzt direkt umsetzen. Ich meine, waren ja noch ein paar Sachen, das Gefühl, dass die Monster vielleicht noch ein paar Balancing-Probleme haben. Definitiv. Also der Kraken war, glaube ich, ein bisschen zu stark immer noch. Absolut, ja. Haben sie mittlerweile nicht ein drittes Monster vorgestellt? Ja, es gibt mittlerweile ein drittes Monster. Ehrlich gesagt, das mit Abstand coolste Monster. Echt? Meiner Meinung nach. Du hast es noch gar nicht mitbekommen? Nö, ich hab Ich habe vergessen, wie es genau heißt. Es ist vom Prinzip her... Wraith. Ah ja, genau, Wraith heißt es, ja. Es ist vom Prinzip her so der Schurke der Truppe, so ungefähr. Okay, jetzt weiß ich, warum ich ihn cool. Es ist super schnell, unsichtbar machen, kann Decoy schicken. Es ist eher so Hit-and-Run-Taktik. Es sieht super spaßig aus. Das Design finde ich extrem geil, muss ich sagen. Hast du mal ein Bild davon gesehen? Sonst muss aber mal nebenher einfach kurz googeln. Ja, ich google das gerade. Sieht super cool aus. Auch die Leute sagen, die es bislang gespielt haben, es gab da ja nochmal eine exklusive Beta für die Xbox One. Und da war ja Wraith schon dabei dann, da konnte man sie ja schon spielen. Das ist übrigens ein weibliches Monster. Ob das irgendwie relevant ist oder nicht, sei dahingestellt, aber das ist ein weibliches Monster. Sie haben immer von ihr geredet, von sie. Ich glaube, bei Monstern ist die Debatte noch nicht angelangt. Nee, natürlich nicht, aber ich würde es trotzdem irgendwie relevant, das zu sagen. Es gibt auf jeden Fall ein weibliches Monster, das ist nämlich eine sie. Und ich habe halt schon Spielszenen davon gesehen, einige Leute, die eben Open-Alpha-Footage gemacht haben, einige größere Spielseiten auch, und das sieht super cool aus. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr schnell das Ganze. Viel mehr dieses halt versteckt auf die Leute. Hat ja auch ein bisschen was vom Alien, oder nicht? Ja, so ein bisschen auf jeden Fall, auch vom Design her. Wie gesagt, sie ist super schnell auf jeden Fall. Sie hält auf jeden Fall am wenigsten aus, aber sie hat auch diesen einen Angriff, wo sie sich eben dann Leute quasi festtackert. Du musst zielen, draufdrücken und dann liebt sie halt hin und macht mehrere Schläge, in denen die Leute auch nicht wegkommen. Also es sieht super, super cool aus, definitiv. Das Decoy funktioniert wohl auch sehr gut. Das Problem bei Decoys ist ja oft so, dass es entweder gibt es einen Visual Indicator, dass es ein Decoy ist, und Leute, die dann lang genug spielen, fallen einfach nie mehr drauf rein. Oder es ist halt eben so quasi, wenn es zu stark ist, dann ist halt wieder scheiße, dann bist du quasi mit zwei Leuten da. Aber tatsächlich ist es wohl so, dass das Viech nicht erkennbar ist als Decoy. Gleichzeitig aber nicht so krass viel Schaden macht wie sie quasi, aber eben hauptsächlich als gute Ablenkung. Man kann sie auf jeden Fall nicht ignorieren, man kann den Decoy nicht ignorieren, weil er halt zu viel Schaden dafür macht. Aber gleichzeitig macht er nicht genug Schaden, dass er super mächtig ist. Also das scheint wohl, also Wraith scheint wohl relativ gut ausgeglichen zu sein, auch wenn sie sehr, sehr mächtig war, hatte man das Gefühl. Also bei ihr ist auch wieder sowas, genau wie beim Kraken, wo man, glaube ich, einfach als Hunter gerade ein bisschen mehr Ahnung haben muss, um wirklich dann reinzukommen, wie man gut gegen sie kämpft. Aber ja, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall super, super cool aus. Also da bin ich echt mega gespannt drauf. Und ja, bevor wir uns da völlig dran verlieren, weil über eigentlich über Wolf, glaube ich, schon mehr als genug gesagt. Außerdem im Februar erscheint dann auch The Order. 1886. Ja. Da gab es auf NeoGAF eine große Debatte darüber, weil die Order in der NeoGAF Most Wanted Top 10 gelandet ist. Ja. Und viele sich darüber ein bisschen aufgeregt haben, Anführungszeichen, wenn man, wo ich halt der Meinung bin, man sollte sich nicht über ein Community Voting aufregen, weil andere Leute, andere Geschmäcker. Aber waren viele überrascht erstmal, dass Order drin war. Order ist, glaube ich, so ein Ding, es wird schon recht stark erwartet. Ich meine, es sieht auf jeden Fall grafisch ziemlich gut aus. Ja. Auch das Setting ist etwas, was vielen Leuten gefällt, dieses leicht alternative viktorianische England. Aber so dieses größte Problem, was wir sehen, ist, dass das Spiel möglicherweise so dieses cineastische Videospiel ein bisschen auf die Spitze treibt, mit vielen Zwischensequenzen, vielen Quicktime-Events, viel geskripteten Dings. Wobei auch viele dann im Quad halt gesagt haben, na, es gibt halt Spiele, die mögen sowas halt. Also, es ist dann halt wieder man kann halt diese Debatte wieder führen, ist es wieder zu wenig Spiel und so weiter, aber es wird auf jeden Fall natürlich, es wird auf jeden Fall kein Heavy Rain sein. Aber für viele ist halt das Gefühl, okay, es ist recht viel gescriptet, das Shooting ist ein bisschen, sagen wir mal, durchschnittlicher Third-Person-Deckungs-Shooter. Deswegen ist es, glaube ich, einer der, sage ich jetzt mal, kontrovers diskutierter Titel, aber ich glaube auch auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall einen Mainstream-Nerv treffen kann, definitiv. Ja. Und es ist auf jeden Fall auch eines der großen PS4-exklusiven Spiele, die jetzt auch im Frühjahr erscheinen werden. Und ich glaube nicht, dass es so schlecht laufen wird. Ich glaube, für das, was es auch machen will, wird es wahrscheinlich auch gut sein. Also, wenn ich ein cineastisches Spiel spielen möchte, dann hätte ich nicht das Gefühl, dass die Order jetzt dann da ein möglicherweise ein schlechtes Spiel dafür sein könnte. Aber es kommt halt drauf an, ob man so ein Spiel spielen möchte oder nicht. Ja, definitiv. Also ich glaube, wir sind auch tatsächlich so ein bisschen, wir haben da schon öfter mal drüber geredet, so dieses Unverständnis, was gefällt den Leuten denn überhaupt an Order? Und das wird kein großer Titel werden. Ich habe aber tatsächlich auch das Gefühl, dass es eigentlich doch recht erfolgreich sein kann. Aber es ist halt ein Third-Person-Shooter. Keine Ahnung, was soll da groß schief gehen? Das hat immer irgendwie ein Publikum auf jeden Fall. Und wie du auch schon gesagt hast, ich meine, an sich, ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich finde das Spiel eigentlich, das interessiert mich jetzt nicht so sehr, dass ich jetzt irgendwie super gespannt drauf bin, das auch selbst zu spielen. Aber ich finde schon, dass es cool aussieht. Ich mag die Atmosphäre durchaus von dem, was wir jetzt ein bisschen an Gameplay gesehen haben. Ich meine, sie haben sich schon sehr viel Mühe mit der Inszenierung vorangegeben. Ich meine, wenn absolut, so ein Spiel so stark darauf aufbaut, dann müssen sie das auch. Und ich meine, manchmal guckt man sich auch gerne sowas an, also... Ja, definitiv. Also von daher, mir aber hat es bislang ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Ist halt die Frage, wie das Gameplay wirklich funktioniert und so. Aber ich mag das Szenario mit diesem viktorianischen, leicht Steampunk-mäßigen. Ich finde, es sieht ganz cool aus. Auch ich habe auch das Gefühl, dass gerade deswegen wegen der guten Atmosphäre auch gerade das Horrormäßige ganz gut funktioniert. Also ja, ich bin jetzt irgendwie nicht mehr gespannt, aber ich glaube trotzdem, dass es ziemlich cool sein kann. Ich habe das Gefühl, viele handeln das so ein bisschen stiefmütterlich, so ein bisschen so, ist halt so ein Titel, der halt erscheint, interessiert keinen so richtig. Ich glaube tatsächlich, dass es gerade im Mainstream-Markt durchaus ankommen kann. Aber es natürlich jetzt sei dahingestellt, wer weiß, wie das letztendlich läuft, aber durchaus interessant, der Titel. Muss man schon sagen, auch wenn ich ihn, wie gesagt, persönlich wahrscheinlich auch nicht spielen werde. Dann gehen wir gleich rüber in den März. Da erscheinen dann schon gleich zwei Schwergewichte. Zum einen Battlefield Hardline. Einfach nur deswegen Schwergewicht, weil es ein Battlefield ist. Da haben wir uns ja nun auch schon ausführlich zu geäußert, warum wir da beide nicht so mega interessiert dran sind. Was heißt nicht mega, wo wir beide sogar eher sagen, dass es uns irgendwie negativ eher... Ich meine, ganz mal abgesehen, dass mich Ego-Shooter sowieso eigentlich quasi nicht interessieren. Habe ich bei der, ich meine, wir haben ja, glaube ich, zwar wurde bei auf der E3, glaube ich, vorgestellt. Mhm. Das Gameplay von wegen, naja, wir haben uns ja vorhin über Diskrepanz aufgeregt zwischen, naja, du bist eigentlich ein Bankräuber. Und zwei Minuten später explodiert irgendwie ein riesiges Hochhaus und du bist mit Helikoptern alles möglichst einfach. Ich meine, klar, Multiplayer schon Realismus, da kann man sich auch wieder drüber streiten, wie viel da will ich, aber ich habe das Gefühl, dass gerade Battlefield steht schon auch eher für Realismus als zum Beispiel Call of Duty. Also, bei einem Call of Duty-Spiel, glaube ich, hätte es uns nicht so gestört, oder? Ja, ich weiß das nicht, ich meine, ich kenne halt von Battlefield natürlich aus der Ära von Battlefield 1942 oder so, also Zweite Weltkrieg. Ich weiß auch nicht, wie die modernen Shooter jetzt sind, wie viel, sag ich jetzt mal, es ist keine Militär, ja. Also es ist auf jeden Fall keine Militärsimulation, so viel kann man sagen, aber es ist definitiv der realistische Ableger von Call of Duty. Call of Duty ist sehr viel offene liegende Mechanik mit ein Messer, Stich, tötet und so einem Kram. Und ich habe schon das Gefühl, dass Battlefield ein bisschen mehr mit Taktik noch zu tun hat. Was natürlich nicht unbedingt über Realismus spricht, aber ne, also dieses Taktikgefühl heißt ja auch schon ein bisschen, dadurch wird das ganze Spielsystem und die Mechanik vielleicht ein bisschen komplexer auch. Ich habe das Gefühl, es passt nicht so ganz zum Battlefield-Franchise einfach. Und wie gesagt, mir gefällt einfach das Szenario finde ich cool, ich finde die Umsetzung leider völlig bananisch. Ich finde so kleine Heist-Teams, sowas wie zum Beispiel Payday. Ja, genau, so ein klassisches Heist-Spiel. Ja, so ein Heist-Spiel. Ja. Ja, ich meine, wie gesagt, es gibt ja Payday zum Beispiel, das super erfolgreich gerade ist. Also Payday 2 ist ja, wird derzeit drauf und runter gespielt. Das ist ja letztendlich auch nicht so, dass es ein Heißspiel, ein Bankräuberspiel, aber halt in einem realistischeren, kleineren Rahmen mit kleinen Teams. Ehrlich gesagt habe ich das selbst noch nie gespielt, das heißt, ich kann nicht sagen, ob da nicht vielleicht auch ständig ewig Hochhäuser explodieren, aber den Eindruck, den ich so davon bekommen habe, ist eigentlich ehrlich gesagt ein anderer. Von daher habe ich das Gefühl, das ist einfach, weiß ich auch nicht, also dieses, ist halt ein großer Titel, ein großer Name und dieses Heißding ist eigentlich auch ganz cool, so wie es umgesetzt gefällt es mir persönlich nicht, aber das ist natürlich auch, wie gesagt, ganz persönliche Empfindung. Genug Leute spielen gerade diese Art von Spielen hauptsächlich wegen der Mechanik und dann ist denen das auch egal, dass da alles möglich explodiert und dass es unrealistisch ist, wenn sie einfach Spaß dran haben. Von daher bin ich mal gespannt, wie erfolgreich das wirklich letztendlich sein wird. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es trotzdem super erfolgreich sein wird, auch wenn ich persönlich damit nichts anfangen kann. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, wo viele sich ja mittlerweile fragen, ob auch nicht diese Klasse, also diese Multiplayer-Shooter oder diese modernen Shooter, Modern Warfare, Battlefield und so weiter, nicht auch so langsam wirklich das gleiche erleben, was World War II-Shooter, sage ich mal, vorher letzte Generation erlebt haben. So eine Art Müdigkeit, dass Leute vielleicht wieder, dass Developer vielleicht wieder zum Zweiten Weltkrieg zurückkehren. Ja. Also, bin ich mal gespannt, weil auch Call of Duty war letztes Jahr nicht das große Ding wie sonst immer. Natürlich auch wegen Destiny, aber definitiv. Mal schauen, wie sich Battlefield schlagen kann. Richtig. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, aber richtig viel erwarte ich davon auf jeden Fall nicht. Nächstes Schwergewicht, Bloodborne. Auch das kommt dann im März schon. Das wird dann mein erster Day-One-Kauf des Jahres. Ja. Definitiv. Ich bin immer noch mega gehypt auf dieses Spiel. Wie, glaube ich, jeder The Souls-Fan das ist. Ich bin jetzt, also seit der PSX weiter habe ich so gesagt, jetzt wird auch nichts mehr irgendwie angeguckt, keine Trailer mehr, kein nichts mehr, also jetzt völliger Blackout. Und ich bin einfach mega gespannt. Also das, was ich ja bisher so ein bisschen davon gespielt, bisschen gesehen habe, sah alles auf jeden Fall schon super vielversprechend aus. Die Atmosphäre, das Setting ist vielleicht nicht ganz so cool wie jetzt, sage ich mal, das klassische Dark Souls-Setting, aber trotzdem dieses ganze Düstere ist, mag ich einfach super. Ich bin gespannt, wie sich das neue Kampfsystem spielen wird. Das sieht ja schon schneller aus, womit ich an sich erstmal kein Problem habe. Mehr auf Ausweichen, womit ich auch weniger ein Problem habe. Aber trotzdem, ob sich das Feeling dann verändert, ob man selbst als jemand, der eben Demon's Souls, Dark Souls und Dark Souls 2 schon gespielt hat, trotzdem nochmal das Gefühl, okay, ich muss jetzt nochmal etwas neu lernen oder mich nochmal neu reinfinden. Und ja, generell, also einfach mega gespannt drauf. Ich meine, es gibt keine Garantie dafür, dass es mega gut wird, aber andererseits, wenn ich mir anschaue, was der Director bisher gemacht hat, habe ich das auch wiederum das Gefühl, dass da kann nicht so viel schief gehen, aber mal schauen. Ja, definitiv. Ich glaube tatsächlich, dass es einer dieser großen, wirklich so Most Wanted-Titel irgendwie ist, der jetzt dann rauskommt. Wie wir schon oft genug gesagt haben, The Order wird wahrscheinlich erfolgreicher sein. Es macht auch Sinn, dass mehr Leute The Order auf der Liste haben als Bloodborne. Es ist immer noch ein Stück weit Nischen-Titel. Man kann es nicht, also das ist auch wieder so eine Sache, die mir immer auffällt. Also von der eigenen Meinung her könnte man sagen, na, das kann ich nicht nachvollziehen, warum jemand lieber Order als Bloodborne spielen würde. Aber man muss halt einfach akzeptieren, dass es auch Leute mit anderen Geschmäckern gibt. Also das ist irgendwie so etwas, was ich aus Diskussionen so mitgenommen habe. Man kann halt nicht erwarten, dass Bloodborne das mainstreamigste Spiel von allen ist. Und ich meine, Bloodborne lebt unter anderem davon, dass es eben ein Stück weit entgegen oder des Mainstreams Souls lebt ist. Davon, wahrscheinlich eher FromSoft mit seinen Souls-Spielen, zu denen ja Bloodborne in Anführungsstrichen auch ein Stück weit gehört. Klar. Auf jeden Fall. Letztendlich macht es Sinn, dass ein Third-Person-Shooter auf jeden Fall was anderes ist als ein derartig anspruchsvolles Action-Rollenspiel. Trotzdem auf jeden Fall, glaube ich, definitiv so ein kleines Heavyweight. Und da sind sehr viele Leute gespannt drauf. Gerade nachdem es natürlich auch mit Dark Souls 2 Enttäuschung auf hohem Niveau gab, so ein bisschen, erwarten sich, glaube ich, doch sehr viele Leute davon irgendwie so ein bisschen den nächsten Schritt in der... Es gehört ja nicht zur Franchise, aber Demon's Souls gehört auch nicht zur Dark Souls-Franchise. Richtig. Wenn man es genau nimmt. Und trotzdem ist das ja so eine Progression von Spielen, die in dieselbe Richtung gehen, die vom selben Entwickler kommen und wo man auch ganz klar einen roten Faden sieht, die sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, man könnte sagen, es ist so ein bisschen der nächste Schritt in dieser, wie gesagt, nicht Franchise, sondern in dieser Art von Spielen, die eben From Software entwickelt. Und falls es dann ein Dark Souls 3 gibt oder ein Demon's Souls 2 oder einfach eine neue Franchise, die eben vielleicht wieder so ein bisschen in die Richtung geht, dann profitieren wir logischerweise oder sehen zum Beispiel auch jetzt, was eben in Bloodborne dann sich jetzt gerade verändert. Und auch allein deswegen, glaube ich, bin ich schon sehr, sehr gespannt darauf, was wirklich letztendlich aus Bloodborne, wie Bloodborne letztendlich laufen wird. Es sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Ich glaube, der einzige Grund oder das einzige Element, wo manche vielleicht ein bisschen noch nicht skeptisch sind, aber sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen, ist, glaube ich, der technische Aspekt. Wir wissen, dass From da nicht immer, also sind auf jeden Fall nicht die größten Technikprofis im Sinne von Optimierung von Sachen, selbst auf Konsolen. Ja, das ist wahr. Also ich meine, ich bin ja, alle Hörer wissen ja, ich habe schon relativ wenig Anspruch, aber zumindest kein Tiering wie bei Dark Souls war auf der Xbox 360-Version und wenn möglich zumindest die 30 FPS halten. Ja. Mehr erwarte ich von dem Spiel auch gar nicht, das, was es technisch bringen muss, aber das hoffe ich dann trotzdem, dass mit Sony Hilfe dann soweit ist, dass es dann zumindest technisch einigermaßen sauber läuft. Ja, das stimmt allerdings. Das ist vielleicht noch so ein bisschen so ein kleines Ding, wo man sich noch nicht so ganz sicher ist. Ich meine, da merkt man einfach, dass From Software eigentlich auch kein, das ist auch kein klassischer AAA-Entwickler ist. Also, nein, überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja natürlich jetzt die Frage, sie haben jetzt gerade die Next Gen, eigentlich dürfte da nicht viel schief gehen, aber ja, definitiv. Da merkt man es schon so ein bisschen. Außerdem kommt noch Final Fantasy Type-0 HD. Hauptsächlich relevant wahrscheinlich wegen der Final Fantasy 15 Demo. Richtig, alle kaufen die Final Fantasy 15 Demo und kriegen noch ein Spiel dazu umsonst dazu, ungefähr. Ja, also ich meine letztendlich, klar, ich bin mir ziemlich sicher, viele werden sich Type-0 HD wegen der Final Fantasy Demo kaufen. Und ich meine, das ist eine Strategie, die unter Square Enix Kennern schon bekannt ist. Ich meine, Final Fantasy 8 wurde, glaube ich, die Demo wurde, glaube ich, in Ehrgeiz oder so war die drin. Es war eine Demo zu Final Fantasy 12 war mit Dragon Quest 8 drin, was die Dragon Quest 8 Verkaufszahlen gepusht hat. Und jetzt machen sie halt mit Type-0 HD. Und das kann man sich so beschweren, aber andererseits, wenn ich mir denke, dass Type-0 HD zumindest in Japan den Ruf hat, eines der besten Final Fantasy Spiele der letzten Jahre gewesen zu sein, glaube ich, dass man selbst damit dann leben kann, wenn man sich dann hauptsächlich für die Demo dann das Spiel kauft und noch das Spiel dazu kriegt. Soweit wie ich das gesehen habe, haben sie auch, ich meine, grafisch muss man natürlich immer sagen, es sieht schon einigermaßen okay aus, aber man muss sich halt immer wieder in den Kopf rufen, dass es halt ein PSP-Spiel im Ursprung war. Ja. Und dafür holen sie schon das Beste raus, was man so rausholen kann, meiner Meinung nach. Sie haben die Kamera überarbeitet, was von vielen kritisiert wurde in der PSP-Version, dass sie zu nah am Charakter dran ist und man Übersichtsprobleme hat. Bei dem letzten Livestream, den sie dazu hatten, haben sie die neue Kamera gezeigt. Sieht auch schon viel besser aus, viel mehr Übersicht. Man muss die Kamera nicht mehr so oft nachjustieren. Und viele sagen, dass Type-0 HD oder Type-0 an sich schon mal sich ein bisschen von anderen Final Fantasy vielleicht auch abhebt, weil es sehr viel ernster ist. Also man hat auch den ersten Trailer schon gesehen, also es fließt sehr viel Blut und so weiter, etwas, was, glaube ich, in Final Fantasy Spielen normalerweise nie passiert oder recht selten passiert. Und dementsprechend auch so ein bisschen so einen anderen, vielleicht so ein anderes Feeling rübergehen wird. Und ich bin sehr gespannt drauf. Also ich war ja schon damals sehr gespannt drauf, weil es noch ein PSP-Spiel war. Und natürlich bin ich noch viel mehr gespannt auf die Final 15 Demo, gar keine Frage. Alle möchten endlich wissen, wie spielt sich das jetzt endlich, wie fühlt es sich an. Und allein die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, mit 2 Monaten kann ich irgendwie endlich in diese Welt eintauchen und das Gefühl kriegen, dieses Spiel existiert, wird fertig, ist, ja. Ich weiß nicht. Ich werde es erst glauben, wenn ich es wirklich spielen kann, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf beide Teile. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde zuerst die Final 15 Demo spielen und dann Type-0, aber ja. Aber ja. Also ich freue mich auf beides. Ich werde es auch Day One auf jeden Fall holen, damit ich mir die Demo sichern kann. Und das sieht ja wieder, ich meine, es hat immer das klassische, ich kritisiere Square Enix wie kein anderer, habe ich das Gefühl, aber sie kriegen mich doch irgendwie immer. Und ich weiß, das ist manchmal ein bisschen doof, aber ich kann es nicht ändern. So ist es halt, so sind halt Final Fantasy und Square Enix-Fans ein Stück weit auch, das ist auch in Ordnung. Das ist halt dieses typische, weiß ich auch nicht, man muss die Spiele halt trotzdem auch ein Stück weit lieben. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob sie einen irgendwie abspeisen würden mit... Ich meine, letztendlich ist das einzig Gute ist ja, mit jedem Final Fantasy wird halt alles neu geschrieben, du hast das Gefühl, alles, was da vorher war, ist wieder egal. Das fängt jetzt alles erstmal wieder bei Null an. Und ja. Deswegen, nach 13 habe ich das Gefühl, wie immer eigentlich nach jedem Final Fantasy, ich gebe denen auf jeden Fall immer noch eine neue Chance, weil jedes Spiel war bisher immer anders. Man muss jedes Spiel selbst gespielt haben, um zu sehen, wie es einem gefällt. Und ich meine, nicht umsonst sind Diskussionen über welches Final Fantasy das Beste ungefähr, fast noch schwerer als Zelda, weil es noch viel mehr gibt und noch viel mehr Variation einfach gibt. Ja. Und dementsprechend, mal schauen, was die Pralinen-Schachtel diesmal liefert. Stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, mehr anzufügen habe ich da auch nicht. Final Fantasy 15 habe ich nichts zu sagen, außer dass das auf jeden Fall ganz cool aussieht, dass ich dieses Roadtrip-Feeling eigentlich mag und dass ich auch tatsächlich sagen muss, dass die Grafik von dem, was man bisher gesehen hat, wenn es wirklich in einem Spiel so aussieht, aber das scheint ja so der Fall zu sein, wirklich, wirklich toll ist. Also es wird auf jeden Fall das schönste JRPG aller Zeiten werden. Ja, also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus auf jeden Fall in dem, was man bislang davon gesehen hat. Auch weil man eben schon Kampftrailer und so ein Kram gesehen hat. Es gab ja schon Combat und allgemein Gameplay-Trailer, das heißt also, da hatte man schon den Eindruck, dass das wirklich einfach Ingame-Grafik ist. Und die sah schon ziemlich, ziemlich super aus. Und ja, alles andere wird sich dann irgendwie zeigen. Wie gesagt, also nicht unbedingt was für mich, aber es wird bestimmt super werden. Und zu Type-Zero HD kann ich überhaupt gar nichts sagen. Aber ja, würde ich sagen, gehen wir auch weiter dann in April. Da ist nur ein Spiel und das haben wir quasi mit reingenommen, glaube ich, weil uns das beide doch interessiert, was da letztendlich draus wird. Auch wenn, glaube ich, die meisten Leute das entweder nicht auf dem Schirm haben oder selbst wenn sie es auf dem Schirm haben, wahrscheinlich irgendwie aus anderen Gründen als wir. Aber es kommt Mighty No. 9 raus. Ich weiß gar nicht, wie wir das nennen. Ein inoffizieller Nicht-Nachfolger, weil Mega Man ja noch nicht durch ist, aber ja. Der Macher von also, Mega Man. Ja, also Keiji Inafune ist so sehr ein spiritueller Nachfolger oder Spin-Off oder was weiß ich was. Ja, richtig, Mega das ist halt so richtig. Also genau, der originale Mega Man-Macher macht ein neues Spiel und es ist letztendlich Mega Man. Richtig. Er, so ungefähr. Er ist sogar blau. Also es sieht alles sehr nach Mega Man aus. Viel über das Spiel sagen kann man derzeit fast eigentlich noch nicht. Wer weiß, ob es gut oder schlecht wird, das kann man alles noch gar nicht beurteilen. Ich meine, nicht nur der Director ist halt der Mega Man-Macher, sondern fast das komplette Team besteht aus ehemaligen Mega Man-Developern. Ja, also es ist einfach wirklich so ein bisschen, man hat das Gefühl, so der nächste offizielle Mega Man. Und so ähnlich wie bei Shinji Mikami mit The Evil Within hat man das Gefühl, das könnte richtig, richtig toll werden für Leute, die diese Spiele mögen. Ich habe damals auf dem NES eben Mega Man gespielt, rauf und runter. Ich habe diese Spiele geliebt, obwohl sie so super hart waren. Ich weiß nicht, ob ich es jemals geschafft habe, ganz durchzuspielen. Aber ich habe diese Spiele echt sehr, sehr geliebt. Und es ist jetzt Jahre, Jahre her. Und ich weiß auch gar nicht, wie gut das Spielprinzip für mich heute funktionieren würde. Aber ich bin einfach grundlegend so ein bisschen intrigued bei der Idee, dass eben, wie gesagt, so, ne, so ein riesiges Team aus Liebhabern, der Original-Director und so ein Kram, die kommen alle zusammen, um eben ein neues Projekt zu starten, das eben ein Stück weit vielleicht das definitive für sie, das definitive Mega Man sein soll. Klingt super cool auf jeden Fall. Ich bin hat ja auch super viel zusammengenommen beim Kickstarter. Ja, auf jeden Fall hat super viel eingenommen. Es erscheint auch auf fast allen Plattformen, die es irgendwie gibt, also... Ja, und deswegen bin ich auch gespannt. Also es ist auch nichts, was jetzt zum Beispiel irgendwie exklusiv für irgendwelche Konsolen kommt oder es kommt nur auf Handhelds oder sowas, sondern ich werde das auch spielen können. Ich glaube, es kommt wirklich für alles. Es kommt für den PC, es kommt für die PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Wii U und 3DS, glaube ich. Also es kommt wirklich für alles einfach. Ja, und deswegen bin ich schon durchaus gespannt auf jeden Fall drauf. Es ist auch nicht mehr so lange hin. Also was daraus wird, das sollte man definitiv im Auge behalten. Gerade für Leute eben, wie gesagt, die auch diesen Retro-Charme, dieses Platforming, die gerade Mega Man eben mögen. Guckt euch an, falls ihr nicht gesehen habt. Oder vielleicht auch welche, die vielleicht glauben, sie könnten Mega Man mögen. Einfach mal reinschauen. Ich meine, richtig, weil das jetzt irgendwie der perfekte Einstieg quasi wäre. Ja, vielleicht wird es auch nicht ganz so hart wie Mega Man, weil das muss man schon sagen. Also selbst in die letzten Teile Mega Man waren ultra hart. Mega Man lebt von seinem Schwierigkeitsgrad, auf jeden Fall. Und das ist halt wirklich ein Schwierigkeitsgrad von, wo man teilweise sagen muss, halt nicht so dieses, naja, ist schon fair, sondern ist bewusst teilweise unfair, habe ich das Gefühl. Aber es soll auch so sein. Ich habe auch gesagt, ich habe auch das Gefühl, es wird bei Mighty No. 9 wahrscheinlich anders sein, aber ja, gut, wer weiß, vielleicht ist es ja irgendwie für ein paar Leute ein netterer Einstieg, aber ja, definitiv gespannt drauf, auf jeden Fall. Dann kommt der Mai und im Mai kommt Witcher. Witcher 3 Wild Hunt. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass viele von den Spielen, die wir jetzt im März und im Mai jetzt nennen, eigentlich auch für Februar geplant waren. Ja. Dieser Februar wäre so explodiert. In der Tat. Aber ja, Witcher 3 Wild Hunt. Willst du mal was da sagen? Ja, kann ich machen. Grundlegend, ich glaube, wir haben ja schon relativ viel darüber gesagt, wie wir über alle Spiele, die wir jetzt hier erwähnen, eigentlich schon gesprochen haben, ein Stück weit. Witcher 3 Wild Hunt ist so ein bisschen schwer zu sagen. Grundlegend, von dem, was ich in Gameplay-Trailern und eben einfach auch allgemein in Trailern zu dem Spiel gesehen habe, bin ich durchaus sehr interessiert. Die ganze Idee, ein richtiges Open-World-Witcher zu haben, also diese Verschmelzung aus einer Skyrim-Welt mit einem Witcher, klingt erstmal super gut. Die große, riesige Stärke von Witcher war immer das Geschichtenerzählen. Das Storytelling, die Atmosphäre. Das war nicht wirklich die Mechanik, nicht das Kampfsystem, nicht das Charaktersystem, nicht das Navigieren durch Menüs, nichts dergleichen. Ich habe noch kein PC-Spiel gesehen, das so komische Menüs hatte. Ja, richtig. Und das ist halt so quasi, also das war nie die Stärke davon, aber man hat es trotzdem gern gespielt, weil es eine richtig tolle Geschichte erzählt hat, auf die man sehr viel Einfluss hatte in einer coolen Welt mit coolen Charakteren. Und die ganze Atmosphäre ist dadurch auch so gewachsen, wie die Welt gebaut war. Das war eben auch dieses grafische Ding. Es ging ja nicht darum, dass es grafisch besonders oder technisch besonders beeindruckend war, sondern es war einfach super cool anzuschauen. Es hat Spaß gemacht, sich in der Welt zu bewegen. Und wenn man das eben jetzt quasi, dieses super tolle Narrativ mit einer Open World verbindet, wenn sie das wirklich verbinden können, das ist ja die große Frage, dann könnte das tatsächlich eine sehr, sehr coole Erfahrung sein, wenn man eben trotzdem noch einen starken Hauptquest-Strang quasi hat, Und immer noch sehr viele coole Nebenquests, aber eingebunden eben in einer Welt, in der man sich frei bewegen kann, wo man zum Beispiel sowas machen kann wie frei einfach Monster jagen, wenn man will, für eine Zeit lang. Mit vielleicht noch einigen Verbesserungen, wie gesagt, irgendwie, was zum Beispiel die UI angeht oder eben das Inventarmanagement oder vielleicht auch das Kampfsystem. Und dann könnte das ein richtig, richtig gutes Spiel werden. Aber das sind halt alle, sind viele Abers. Ich glaube, genug Leute machen sich auch immer noch Sorgen darum, weil man eben logischerweise aus Trailern nichts darüber schließen kann, wie es tatsächlich funktioniert mit dem Geschichtenerzählen und der Open World. Ja. Das könnte die Krux sein, die das Ganze zu Fall bringt. Ich habe ja das Gefühl, CD Projekt Red ist eines dieser Studios, die das hinkriegen können und wahrscheinlich auch hinkriegen werden. Aber 100% wissen wir das logischerweise noch nicht. Das heißt, Also ich bin leicht skeptisch. Ich habe Bock drauf, aber ich bin leicht skeptisch. Vor allem habe ich in letzter Zeit auch das Gefühl, dass immer mehr Leute auch vorsichtiger geworden sind, was Open World angeht. Also ich weiß, es gab eine Ära, da war es einfach, alles was Open World war, automatisch, oh Gott, das ist richtig geil. So, vielen Leuten auffallen, dass diese neueste Trend zur Open World, wo aber das Gefühl hast, du arbeitest einfach nur Marken irgendwo in der Welt ab und läufst einfach die Karte ab, hin und her, um bestimmte Sachen zu finden. Also ich habe das vor allem bei Dragon Age Inquisition recht oft gehört, dass du die ganze Zeit auf die Karte guckst und da musst du hin, da musst du nach Punkt B, zu Punkt C. Also so nach dem Motto, sie ist einfach da, damit sie da ist, aber so wirklich gut integriert ist sie nicht irgendwie ins Spielgefühl. Man hat das Gefühl, das ist irgendwie so eine Art Checkliste, die man ab... Aber man hat nicht das Gefühl, man erlebt und explort die Welt wirklich. Dass die Leute da auch vielleicht jetzt mittlerweile mehr hingucken, ob die Welt auch wirklich gefüllt ist mit Inhalt, mit nicht mit irgendwelchen Fetch-Inhalt, sondern mit gutem Inhalt, mit spaßigem Inhalt. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist der Spagat echt nicht so einfach hinzukriegen. Und ich selbst bin natürlich auch immer so, ich mag Witcher, ist glaube ich einer der wenigen West-RPGs, die mich von Grund herauf schon immer interessiert haben. Mhm. Aber mich hat das Gameplay im 2 doch ein bisschen genervt, muss ich sagen. Also das habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, mich hat es komischerweise noch mehr genervt als im 1, obwohl es objektiv schon besser war, aber Third-Person-Combat als ein irgendwie ein von vornherein komisches System im 1, habe ich irgendwie das Gefühl, hat mich irgendwie noch mehr genervt, als wären sie einfach im 1 geblieben. Ja. Deswegen mal schauen, wie sie es mit dem 3 gemacht haben. Es sah immer noch recht ähnlich aus, aber vielleicht haben sie da ein bisschen was getweakt. Ich hoffe das jedenfalls. Mhm. Aber ansonsten bin ich immer noch gespannt, vor allem, weil ich natürlich wissen möchte, wie Geralts Geschichte ausgeht mit Yennefer und das ganze Zeug. Überhaupt die ganze Wild Hunt-Geschichte und das ganze Szenario klingt super spannend. Dementsprechend, ich werde es wahrscheinlich nicht zum Launch kaufen. Ich glaube, dafür habe ich dann auch in dem Moment dann wieder zu viele um die Ohren. Aber es ist auf jeden Fall eines der erwarteten Titel für mich. Auf jeden Fall Top 10 mit drin für nächstes Jahr. Dieses Jahr. Definitiv bei mir auch, ja. Ja, es ist schwer einzuschätzen. Und wie du schon gesagt hast, also ich kann das durchaus nachvollziehen. Bei mir ist es nicht so, dass es tatsächlich für mich so ein... Bei dir ist es ja auch kein Gamebreaker, aber... Ja. Bei dir war es ja auch immer dieses Alchemie-Dings, was immer so ist. Ich glaube, Witcher ist bei uns beiden ist immer so, wir würden es so gerne richtig lieben. Ja, aber steht ein bisschen was im Weg. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also mich hat zum Beispiel das Gameplay nicht genug genervt, dass ich es mir wirklich im Nachhinein so negativ im Kopf geblieben wäre. Aber andere Dinge dafür haben mich dann eben auch gleicher Art und Weise gestört, die mich tatsächlich einfach irritiert haben und die mir nicht so viel Spaß gemacht haben. Ich habe es trotzdem gerne gespielt, hauptsächlich, wie gesagt, wegen der Story und der Welt, der Atmosphäre, aber im Gameplay könnte es auf jeden Fall cooler sein. So die Dinge, die ich zum Beispiel einem Skyrim super gern verzeih, weil sie mich wirklich gar nicht stören, weil auch da gibt es ja nun mal haufenweise Probleme, wenn man es jetzt wirklich zum Beispiel auf den Kampf runterbricht, zum Beispiel Mechanik und Kampf und so ein Kram, Charaktersystem. Stört mich da alles überhaupt gar nicht. In Skyrim Kate ist irgendwie, weiß ich auch nicht, da macht es mir trotzdem genug Spaß. Das ist so eine Art von Fehlern, die mir persönlich einigermaßen gefällt. Bei Witch habe ich tatsächlich auch meine Probleme, das stimmt schon auf jeden Fall. Trotzdem bei mir auf jeden Fall auch definitiv in den Top 10. Also es ist einfach ein riesiger Titel. Ich glaube, man kann den gar nicht vermeiden dieses Jahr. Und ich nehme auch, wie gesagt, an, ich traue CD Projekt Red einfach zu, dass sie das auch entsprechend umsetzen und dass das auf jeden Fall auch ziemlich gut wird. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter in den Juni. Batman Arkham Knight. Da glaube ich, können wir beide nicht so wahnsinnig viel zu sagen, wa? Ich meine, wie gesagt, ich bin ja noch hinterher, ich spiele jetzt ja, werde ich demnächst was gleich bei Batman Arkham Knight vielleicht auch, wir erreichen jetzt auch so die Spiele, die nicht mehr Cross-Generation sind, also Evolve ist nicht Cross-Gen, so wie ich weiß, Order ist PS4-exklusiv, Type-Zero HD ist natürlich nur ein HD, erscheint auch nur auf den Next-Gen-Konsolen, Bloodborne ist PS4-exklusiv, Witcher 3 wird nur auf den Current-Gen-Sachen laufen und Batman Arkham Knight auch. Mhm. Das heißt, wir verlassen jetzt mit dem Jahr, vielleicht kann man hier schon mal sagen, weil ich zu Batman Arkham Knight ehrlich gesagt nicht mehr sagen kann, so ein bisschen diese Cross-Gen-Geschichten, glaube ich. Es kommen noch ein paar Last-Gen-Sachen, aber ich glaube, man merkt jetzt schon, dieses Jahr wird wirklich mehr reines Next-Gen-Feeling sein. Ja. Und ich glaube, Batman Arkham Knight Es ist wieder von, wie heißen die? Von Rocksteady. Ja, von Rocksteady selbst entwickelt. Ja. Also nehme ich einfach mal an, es wird ähnlich gut werden wie Arkham City oder Arkham Asylum. Nicht so wie Origins. Und ich meine, sie machen viel mit dem Batmobil, was man bisher gesehen hat, aber jetzt in letzter Zeit ist jetzt wieder ein bisschen mehr dazu gekommen, es war eine Zeit lang wieder ein bisschen still, weil sie es damals auch schon verschoben haben, gleich um 6 Monate oder so, das war also auch eine heftige Verschiebung, weil sie damals gleich gesagt haben, es wird in den Juni verschoben. Und dementsprechend hat man jetzt auch lange nicht mehr davon gehört, aber ich glaube, so langsam schmeißt sie auch die Hype-Maschine wieder an und ich glaube, viele Leute sind gespannt drauf, also die Batman-Spiele waren anscheinend auch richtig gut und es gibt viele Leute, die die Franchise mögen, auch das Kampfsystem und so weiter und deswegen glaube ich, kann da nicht viel schief gehen bei Arkham Knight. Es sah auch grafisch sehr gut aus, das, was man letztens davon gesehen hat. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, ich bin da ja auch mal so ein bisschen, ich bin bei Arkham Knight irgendwie ein bisschen sehr skeptisch, weiß ich aber auch nicht genau warum, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es auch noch so ein bisschen Nachgeschmack von eben dem Vorgänger Arkham Origins, das ja überhaupt nicht von Rocksteady war, also hat damit nichts zu tun. Hast du Arkham City auch schon gespielt? Ich glaube, du hast letztens erst gekauft, oder? Ne, ja, wie gesagt, das habe ich ja vorhin gesagt, genau. Ich habe Arkham City gerade erst gekauft und werde das jetzt demnächst angehen. Alle sagen ja, Arkham City ist einfach das bessere Arkham Asylum und Arkham Asylum hat mir schon sehr gut gefallen. Ist halt einfach auch eine Art von Spiel, bei der ich aber jetzt auch nicht irgendwie so richtig, richtig begeistert sein kann. Das ist nicht sowas wie ein Skyrim oder so ein Kram. Es ist kein Spiel, das ich noch 5-mal neu spiele. Das ist so ein Spiel, das spiele ich einmal, habe richtig viel Spaß und danach ist es dann auch gut. Das sind diese typischen Action-Adventures, wie vielleicht Darksiders auch bei mir der Fall ist. Bin trotzdem auf jeden Fall super gespannt auf Arkham City. Arkham Knight werde ich wahrscheinlich dann irgendwann auch spielen. Je nachdem, wenn es super gut wird, werde ich es auch bestimmt irgendwann spielen. Aber ist auf jeden Fall bei mir nicht wahnsinnig hoch auf der Liste. Ist, glaube ich, aber bei den meisten so. Ist halt so ein solider Action-Adventure-Titel, auf den sich viele Leute durchaus freuen, der jetzt aber irgendwie nicht super weit oben steht auf deren Liste von den Dingen, die sie unbedingt haben wollen. Also NeoGAF ist immerhin auf Platz 9 gelandet. Oh, das ist ja schon mal gar nicht schlecht auf jeden Fall. Also gar nicht schlecht, das ist ziemlich gut auf jeden Fall. ja, so hoch steht es bei mir auf jeden Fall nicht. Nee, bei mir auch nicht. Muss ich schon sagen. Dann kommt im Juni noch etwas, das ich jetzt auch nur deswegen inkludiert habe, weil ich da jetzt auch schon öfter mal drüber geredet habe und das auch schon tasty bei mir war, nämlich Superhot erscheint. Für all die, die sich nicht mehr entsinnen können, was ja durchaus einige sein könnten. Das ist ein Titel, der basiert letztendlich auf einem Minispiel, das man im Browser spielen konnte und auch bis heute kann. Das heißt eben auch Superhot, also einfach mal googeln, dann findet man das immer noch. Vom Prinzip her ist es eine Idee, die Idee eines Shooters, der bisschen quasi mit Zeit spielt. Es funktioniert folgendermaßen, man kommt in einen Raum, Gegner sind einem gegenüber und die schießen auf einen. Und solange man selbst stillsteht, bewegt sich die Welt nur sehr, sehr langsam. Das heißt also, man kann sehr genau sehen, wie die Kugeln fliegen. Die Kugeln haben auch einen ganz klaren roten Faden quasi. Die ganze Welt ist letztendlich weiß und rot. Gegner sind rot, die ganze restliche Welt ist großteilig weiß und die Kugeln fliegen eben mit so roten Fäden so ungefähr durch das Level, sodass man sie klar sehen kann. Und man kann von da aus natürlich auch ungefähr sehen, wo sie einschlagen werden. Das heißt also, man hat dann in dem Moment kurzen Moment Zeit, um zu planen, wie man sich bewegt, um dann eben den Kugeln auszuweichen und seinerseits selbst zu schießen. Das heißt, die Welt bewegt sich im normalen Tempo nur, wenn man sich selber bewegt. Das Konzept dahinter ist eigentlich ganz cool, es macht auch definitiv schon Spaß, man hat zwar schon das Gefühl, dass man da noch mehr mitmachen könnte, aber wie gesagt, diese Demo sind auch nur 4-5 kurze Levels, die quasi dich in die Idee einführen sollen. Allein die Idee, wie gesagt, dahinter so eine Art Puzzle-Shooter zu haben, finde ich super cool. Ich mochte den Artstyle, ich mochte so ein bisschen die Atmosphäre. Gefiel mir auf jeden Fall super, super gut und jetzt erscheint es dann eben wirklich auch. Wie gesagt, die arbeiten da schon seit längerem dran, haben auch schon angekündigt, dass sie eben da ein richtiges Spiel draus machen wollen. Das kommt dann jetzt im Juni, da bin ich auf jeden Fall super gespannt drauf, definitiv. Und wie gesagt, für alle, die das gegebenenfalls interessiert, die das jetzt gerade gehört haben, gesagt haben, das klingt ganz spannend, einfach nochmal das alte Spiel spielen. Wie gesagt, das geht immer noch. Einfach nach Superhot suchen und einfach mal angucken. Und wie gesagt, dann erscheint eben der volle Titel ebenfalls im Juni. Da bin ich super gespannt drauf, was da jetzt letztendlich draus wird. Einer dieser Indie-Titel, die einen etwas anderen Weg gehen, als es für Indie-Titel übrig ist. Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich weiß nicht, ob ich so stark daran interessiert bin, aber... Es ist immer noch ein Shooter letztendlich. Es hört sich auf jeden Fall aber super interessant an. Also es kann man nicht davon sprechen, dass es irgendwie langweiliges Design ist. Nee, definitiv nicht. Es ist halt ein sehr interessantes Grundkonzept eigentlich. Und wenn sie das cool umsetzen, glaube ich, könnte das auch mega viel Spaß machen. Tatsächlich dieses schnelle irgendwie Plan, wo bewege ich mich hin, irgendwie so ducken nach rechts, 2 Schüsse abgeben und dann schnell wieder laufen, damit sich die Schüsse, ne, die Kugeln, auch deine Kugeln sind logischerweise langsam und so. Ist schon cool auf jeden Fall. Also da bin ich definitiv gespannt drauf. Damit sind wir noch am Ende von der normalen Liste angelangt, weil das sind die Titel, über die wir jetzt schon wissen, wann spezifisch sie rauskommen. Alle anderen Titel haben entweder nur Quartalsangaben oder gegebenenfalls noch gar keine. Und dann sprechen wir über die restlichen Titel einfach jetzt alphabetisch durchgehen, wie wie Joey am Anfang auch schon gesagt hat. Und starten dann alphabetisch logischerweise mit Assassin's Creed Victory. Auch über das haben wir ja gerade erst letztens geredet, weil ja gerade erst letztens geleakt ist, dass das eben kommen wird. Wir gehen jetzt davon aus, dass 2015 kommt, dadurch, dass es geleakte Informationen waren, wissen wir das logischerweise noch gar nicht. Aber Assassin's Creed Victory... Was wäre ein Jahr ohne Assassin's Creed? Ja, stimmt natürlich. Aber nachdem Assassin's Creed Unity jetzt so ein kleines Desaster war, wer weiß. Aber das sehen wir natürlich jetzt alles. Ja, Assassin's Creed Victory. Wahnsinnig viel darüber wissen wir noch nicht, außer das Setting. Richtig, das viktorianisches England. Wie der Titel ja schon so ein bisschen vermuten lässt auch. Und das kann natürlich erstmal cool sein, nachdem, wie gesagt, Unity so schwierig war. Viel mehr dazu sagen können wir eigentlich noch nicht, ne? Ich meine, das ist das Problem. Du siehst halt einen Screen von Assassin's Creed Victor und denkst so, Assassin's Creed. Fertig. Also ich meine, das ist diesmal ein anderes Studio. Ich meine, jedes Assassin's Creed wird ein anderes Studio entwickelt. Ich glaube, diesmal ist es Ubisoft Quebec, glaube ich. Aber ist eh egal, weil wenn jemand in letzter Zeit ein Ubisoft-Spiel durchgespielt hat, der wird aufgefallen sein, dass Ubisoft Staff Roles ungefähr die längsten des Universums sind. Ja. Und du dann von Studios hörst, von denen du nicht mal wusstest, dass Ubisoft dort Studios hat. Ja. Dementsprechend, ich kann nichts da sagen. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, ich bin jetzt nach Unity, ist mein Interesse ist doch noch mal ein bisschen geschrumpft irgendwie. Ich schaue es mir immer noch gerne an, weil ich die Settings cool finde, habe ich ja schon oft gesagt, aber es ist auf jeden Fall kein Spiel, was bei mir hoch in der Liste ist. Also ich müsste ja eh erstmal entweder 3, 4 oder Unity oder Rogue spielen und bei mir ist ja sogar noch viel mehr. Ich müsste ja erstmal überhaupt alle Teile von 2 spielen. Ich habe ja nur 2 gespielt. Ich habe nicht Brotherhood gespielt, ich habe nicht Revelations gespielt. Also ich müsste dann noch ewig viel spielen, bis ich irgendwie an dem Punkt angelangt bin. Und viktorianisch England macht mich jetzt nicht genug an, dass ich das tatsächlich irgendwie als das wert empfinden würde. Wenn es jetzt was anderes wäre, wenn sie diesen Mobile-Ableger, diesen chinesischen, oh Mann. Genau, wenn sie den als richtiges Spiel gemacht hätten, dann wäre ich wieder voll an Bord gewesen, nur wegen dem Szenario. Aber dadurch, dass es nur ein Mobile-Game ist. Peking, verbotene Stadt, wäre awesome gewesen. Wie oft haben wir das schon gesagt? Ich meine, diese ganze, also ja auch jetzt, wie gesagt, ist ja nicht besonders kreativ, dass wir jetzt irgendwie hier das vorausgesagt hätten. Ist ja nicht besonders schwierig, das zu tun, aber wir haben auch schon oft genug gesagt, das wäre so eins dieser Szenarien, die wir richtig, richtig cool finden würden. Und jetzt gibt es das aber leider eben nur in so einem Spin-off-Ding. Und das ist mir dann wiederum egal. Ja, keine Ahnung, abzuwarten, bleibt abzuwarten, auch was für Lehren Ubisoft vielleicht auch aus der, aus dem Desaster. Ja, vor allem ist halt die Frage, ob es noch früh genug ist. Mein Victory war wahrscheinlich auch schon Full Development. Wahrscheinlich, ja. Wer weiß, vielleicht lassen die einfach jetzt am Ende länger Zeit und verschieben es nochmal. Wer weiß, dann kommt es vielleicht doch erst nächstes Jahr. Schwer einzuschätzen. Sehen wir dann. Nächstes Spiel auf der Liste, Halo 5 Guardians. Erwähnen wir auch, glaube ich, eher der Vollständigkeit halber, oder? Ich meine, Halo ist de facto die größte Microsoft-Franchise, die es auf der Xbox gibt. Ich glaube, dass Halo 5 in dem Sinne, also ich glaube, Halo hat ein bisschen das Problem, ist, dass es nicht mehr Bungie ist, die es machen, sondern halt 343 heißen, glaube ich. Aber ich weiß, dass Halo 4 war, die Meinungen waren geteilt, manche haben gesagt, Halo 4 war trotzdem noch ein gutes Spiel, aber man hat irgendwie das Gefühl, ob es irgendwie nicht mehr Bungie war. Auch wenn ich nicht irgendwie also ich kann nicht einschätzen, wie viel Bungie da jetzt irgendwie verloren gegangen ist. Ja. In Halo 4. Aber der Fakt ist, wenn Halo 5 erstmal rauskommt, das wird auf jeden Fall ein Riesending sein. Vor allem Amerika. Ich denke, Microsoft wird auch Halo 5 als den großen Exklusiv-Blockbuster im Herbst, Winter veröffentlichen. Und aber letztendlich hängt es sehr von ab, wie der Multiplayer wird. Ich glaube, was Halo 4 ein bisschen das Genick gebrochen hat, war der Multiplayer. Und wir wissen ja alle, dass was Halo überhaupt erst so beliebt gemacht hat, war eben das First-Person-Multiplayer auf der Konsole. Und ich glaube, Halo 4 war in der Hinsicht, so wie ich es mitbekomme, ein bisschen enttäuschend. Deswegen, glaube ich, wird sehr viel davon abhängen, wie gut der Multiplayer in Halo 5 wird. Aber ich denke, auf jeden Fall, das wird auch einer dieser riesigen, einer der größten Xbox One-Exklusivtitel dieses Jahr werden. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man gar nicht verhindern, selbst wenn man es will. Ist halt Halo. Ich meine, das ist halt dieses... wenn man an Nintendo denkt, denkt man halt an Mario. Wenn man an Xbox denkt, denkt man an Halo. Das Einzige, wo man nicht so wirklich so einen Gedanken hat, ist bei PlayStation. Da denkt man an alles Mögliche. Ja, das stimmt. Aber das stimmt schon, ja. Halo ist schon ein Riesending auf jeden Fall. Und das wird wahrscheinlich auch spektakulär werden. Ich kann da halt nichts zu sagen. Ich habe halt noch nie ein einziges Halo gespielt, außer Halo 1. Und das habe ich auf den PC-Port 2 Jahre, nachdem es rausgekommen ist, gespielt. Und habe das Gefühl gehabt, wow, das ist ein richtig beschissener Shooter. Aber auf dem PC ist ja auch schwierig. Ich habe Halo 3 auf der Xbox 360 im Coop gespielt, im lokalen Coop. Im Coop war es ganz okay, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht. Selbst im Coop machen First-Person-Shooter nicht so viel Spaß. Außer es sind Borderlands. Ja, gut, richtig, Borderlands halt ein bisschen was anderes noch. Aber ja, keine Ahnung, wie gesagt, zu Halo kann ich auch nicht viel sagen. Aber ist natürlich trotzdem ein Riesentitel, also wie man recht hat. Also wir können das jetzt nicht irgendwie runterspielen, nee, wo wir es persönlich nicht mögen oder uns nicht dafür interessieren. Ich meine, diese Liste, das habe ich ja vorhin gesagt, ist ja eine Mischung aus, was ist objektiv groß und was ist für uns persönlich noch wichtig. Richtig, ja. Ja, und für uns persönlich wichtig, so wie der nächste Titel, auch wenn der, glaube ich, durchaus auch so auf der Liste hätte landen können, nämlich Hotline Miami 2. Oh yeah. Worauf ich auf jeden Fall auch richtig Bock habe. Hotline Miami war ja so ein Titel irgendwie, den niemand auf dem Schirm hatte. Dann kam er raus und plötzlich waren alle so, wow, ihr müsst das Spiel spielen, das macht super viel Fun. Und dann haben es alle gespielt und haben festgestellt, ja, es macht wirklich super viel Fun. Und ich war ja sogar ziemlich late to the party quasi. Ich weiß gar nicht, wie ich es gekauft habe, aber da hattest du es auf jeden Fall schon durchgespielt und du hast ja auch nicht gleich zur Launch gespielt, nee, oder sowas. Ich hab's in ich weiß nicht, ob ich es in Japan kaufe oder nicht, aber ich bin auf jeden Fall, ich hab's noch gespielt, als ich wieder hergekommen bin. Ja, genau. Und ich hab's ja danach ist angefangen und es macht einfach tatsächlich sehr viel Fun. Das war auch tatsächlich, und das war so eine Sache, die ich gar nicht mehr erwartet hatte, einfach auch von der Atmosphäre und der Welt her sehr cool. Es war halt so super weird, ja, und es war sehr wirklich super weird trifft das, glaube ich, ganz gut. Ja, es war vor allem einfach so ein bisschen irre. Es war halt einfach der Kopf eines Verrückten so ein bisschen irgendwie so mit den ganzen Figuren und den Masken und so ein Kram, aber ja, es hatte so irgendwas sowas Surreales so. Genau, surreal trifft sehr gut und es hat trotzdem also gerade das hat auch zur Atmosphäre beigetragen. Es hat deswegen auch Spaß gemacht. Es war eben dieses Abstrakte, dieses Stilisierte, diese Masken, die man aufsetzt und so ein Kram, diese sehr verworrene Hintergrundgeschichte, von der man auch selbst am Ende noch nicht so genau weiß, was das jetzt bedeutet. Ich weiß bis heute nicht genau, was ich da eigentlich gemacht habe, was da eigentlich passiert ist. Aber es war mir auch egal, weil das Spiel so viel Spaß gemacht hat. Ja, es hat echt Spaß gemacht und es war halt einen sehr coolen Soundtrack. Der Soundtrack. Vor allem, was bei dem Spiel richtig war, die Steuerung war halt, also die war halt richtig knackig, also richtig so auf den Punkt mit, ich habe es auch schon wieder gespielt, es hat so gut funktioniert, es hat so viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Ich konnte es einfach nicht mehr weglegen. Es war wirklich, oh, und nochmal, ja, und wieder gestorben und nochmal. Und ich hatte mit dem Spiel überhaupt kein Problem, dass da auch viel Trial and Error war, aber es hat so viel Spaß gemacht, dass ich einfach kein Problem hatte, da 1000 Mal zu sterben in diesem Spiel. Also ich bin in dem Spiel auf jeden Fall viel öfter gestorben als in Dark Souls. Ja, definitiv. Aber ich bin auch so gespannt auf Hotline Miami 2. Man hat ja schon gesehen, Dual-Wielding und so weiter. Mhm. Ich glaube, das wird richtig awesome. Ich glaube auch, das wird cool werden auf jeden Fall, ja, definitiv. Ist auch eines dieser Spiele, wo ich doch diese doch etwas übertriebene Brutalität gar nicht unbedingt so als störend empfunden habe, weil es eben so überstilisiert war, ja, und so irre war und weil man irgendwie das ganze Gefühl hatte, das ist halt so ein... Man hatte ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein Kill Bill in 2D, top-down. Richtig, genau, es ist so ein surreales, es nimmt sich nicht allzu ernst, es ist nicht besonders witzig, aber es ist auch eben nicht, ne, richtig, richtig ernst. Es ist auf jeden Fall eine interessante Mischung gewesen, auf jeden Fall aus allem. Und es hat super viel Spaß gemacht, das muss man echt sagen. Ist auf jeden Fall eines meiner cool most anticipated Indie-Titel des Jahres. Ja, Indie-Titeln glaube ich bei mir auch tatsächlich. Also bei den normalen, glaube ich, würde es nicht mithalten, aber Indie-Titel definitiv, ja. Eins meiner most anticipated überhaupt fürs nächste Jahr ist das nächste, ist nämlich Kingdom Come Deliverance. Wenn das nächstes Jahr kommt, also da wissen wir ja auch noch du nicht so dieses richtig Jahr. Ja, dieses Jahr. ich bin noch im 2014-Modus. Ja, wir sind alle immer noch so. Richtig, wie das in die nächsten anderthalb Monate auch noch weitergehen wird. Aber ja, Kingdom Come Deliverance. Ich glaube, auch das ist nichts, was man jetzt den Leuten tatsächlich noch irgendwie näher bringen muss. Ich glaube, das haben mittlerweile auch alle mitgekriegt. Dieses sehr interessante Projekt, das vor allem auch nicht nur interessant war vom Spiel her, sondern eben auch einfach für die Art und Weise, wie es eben mit Kickstarter umgegangen ist, wie es eben finanziert wurde. So ein AAA-Titel, der zum Teil durch Kickstarter finanziert wurde, weil es ja ein sehr interessantes Projekt war. Sah von Anfang an sehr cool aus. So wie man das mitkriegt, ist es auch tatsächlich auf einem sehr guten Wege definitiv. Dadurch, dass es über Kickstarter lief, hat der Developer ja auch einen sehr guten Kontakt eben zur Community, wo man eben relativ viel auch eben über die Entwicklung mitkriegt und das sieht sehr, sehr cool aus. Und es ist halt einfach an sich auch, wenn man es so auf dem Papier liest, unabhängig von Kickstarter und allem anderen, ein super spannender Titel. Die Idee, dass man eben ein sehr, sehr realistisches Schwerkampfsystem hat, was ich im First Person schon mal sehr cool finde, was allein schon deswegen, glaube ich, sehr spannend sein könnte. Plus eben ein richtig großes Rollenspiel, das Mittelalter ist, aber kein Fantasy, keine Magie, kein gar nichts, sondern wirklich realistisches Mittelalter. Auch das finde ich super, super interessant. Das ist ja auch der Grund, warum sie letztendlich original keinen Publisher gefunden haben, weil die gesagt haben, naja, so ganz ohne Fantasy und Drachen und Magie ist ja irgendwie ein bisschen doof. Wobei ich es heute nicht verstehe, wenn man sich Game of Thrones anschaut, aber... Zum Beispiel, eben gut, Game of Thrones ist natürlich immer noch Fantasy, ist zwar ja, sehr, aber low ist Fantasy, sehr Low Fantasy, aber... Ja. Trotzdem, es gibt eben sowas wie zum Beispiel Drachen, es gibt diese White Walker, es gibt eine Art von Magie und so, ne? Also ja, so ein bisschen, aber klar, du hast auf jeden Fall recht, es gibt Beweise dafür, dass auch sowas funktionieren kann. Andererseits war Game of Thrones mit der Serie damals wahrscheinlich noch gar nicht groß, als sie es an einen Publisher gepitcht haben. Ist ja auch egal, letztendlich, so wie es gelaufen ist, ist es, glaube ich, ganz cool gelaufen. Sie hatten sehr, sehr viel Freiheit und das könnte ja letztendlich zu einem noch besseren Spiel führen. Und darüber würden wir uns ja wahrscheinlich alle freuen. Und es, wie gesagt, als Konzept klingt es einfach sehr, sehr cool. Und ich bin super gespannt darauf, wie das letztendlich wird. Das könnte tatsächlich irgendwie so ein realistisches Skyrim mit richtig gutem Kampfsystem werden. Und da hätte ich echt Bock drauf. Richtig, richtig Bock drauf. Ich meine, als jemand, der sich für sehr, sehr für europäisches Mittelalter interessiert und auch für und generell sowieso in Rollenspielen eigentlich nie Magier spielt, bin ich natürlich auch einigermaßen gespannt drauf. Ich bin vor allem natürlich auf die Umsetzung des Kampfsystems gespannt. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, in Sachen First-Person-Action-Combat kann man noch sehr viel verbessern. Und deswegen bin ich mich sehr gespannt, wie ihr Take sein wird und vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf hoffe ich irgendwie auch, dass vielleicht sich Bethesda dann, wenn es gut wird, dann ein bisschen was davon abschneidet fürs nächste Elder Scrolls, aber... Keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls, ich bin auch sehr gespannt drauf, wie das wird. Auch wie sie das Setting mit einbauen, wie das dann von den Strukturen ansehen. Ich meine, wenn wir von Rollenspielen reden, haben wir schon immer sehr stark Fantasy im Kopf. Deswegen einfach gespannt, wie sich das dann wirklich entwickelt und wie sich das spielen lässt und was man da eigentlich macht. Ja. Definitiv. Also es ist auf jeden Fall super, super interessant, allein deswegen auch zu sehen, eben wie erfolgreich das tatsächlich sein kann. Ich glaube nämlich auch, dass es durchaus sehr erfolgreich sein kann. Auch ohne Fantasy-Einschlag oder so. Ja, dann kommt natürlich noch MGS5. Ja. Das ist auch so ein Titel, der kann nicht unterm Radar fliegen, ist einfach nicht möglich. Halt ist auf jeden Fall eines der meist erwarteten Spiele dieses Jahr. Und ja, selbst unter diesem Line-Up, das wir bisher schon hatten, ist es, glaube ich, unter vielen Spielern unter den Top 3, Top 4 vertreten. Ja. Ich bin kein großer MGS-Fan. Ich habe die alle nicht wirklich gespielt. Die letzte Zeit, die ich gespielt habe, war Snake Eater? Nee. Ich habe den dritten Teil gespielt. Das ist Snake Eater. Das ist Snake Eater, dann ist doch Snake Eater, ja. Das ist der letzte, den ich gespielt habe, ist aber schon Ewigkeiten her. Genau, ja, genau. Den habe ich gespielt. Der war aber auch ohne Kontext, weil ich die ersten beiden nicht gespielt hatte. Also den ersten Teil auf der PlayStation, dann nicht den ersten auf dem NES, sondern den ersten von der PlayStation. Es ist halt wacky, es ist Kojima. Ich habe schon oft genug gesagt, dass ich den nicht so besonders gerne mag. Auch wenn sie in letzter Zeit ein bisschen verbessert hat, aber so allgemein. Deswegen kann ich echt nicht viel zu sagen. Ich muss sagen, der Trailer zum Beispiel und so ein Kram, die haben mir super gut gefallen. Alles dieses halb ernste, halb bescheuerte ist vom Prinzip her eigentlich auch etwas, was mir ganz gut gefällt. Mit diesem super übertriebenem Machismo und diesem Patriotismus und diesem Krieger-Epos, das man eben da sieht und dann gleichzeitig eben diese bescheuerten Kartonsequenzen und so ein Kram. Also es hat schon irgendwie was eben in dieser sehr wirren Mischung. Aber all over my face. Ja, aber es hat irgendwie, wie gesagt, aber vielleicht nicht unbedingt so für mich. Aber ich kann verstehen, warum Leute sehr gespannt sind. Ich meine, es ist halt ein neues MGS. Das Vierer haben wir ja vorhin schon gesagt. Ja, ich glaube, für mich ist es mittlerweile so, ich würde schon einfach mal gerne diese Geschichte, glaube ich, erfahren. Aber ich kann einfach keine Stealth-Spiele spielen, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann das einfach nicht. Vielleicht versuche ich immer mit MGS 1 nochmal, aber ich habe das Gefühl, der Zug ist bei mir abgefahren. Weil ich schon irgendwie schon das Gefühl habe, ich würde es schon gerne... Also viele sagen ja auch, Metal Gear Solid hat auch richtig gut Bosskämpfe anscheinend, was mir irgendwie persönlich irgendwie nicht so gut vorstellen kann, weil es halt auch so ein Third-Person-Stealth-Spiel ist und ich mir irgendwie schwer was da unter Bosskämpfe vorstellen kann, aber laut Meinung vieler haben sie verdammt gute Bosskämpfe und irgendwie nervt sich ein bisschen, dass ich das irgendwie nicht selbst erleben kann, momentan. Ja. Deswegen, keine Ahnung, aber ich meine, die Trailer sahen gut aus, es wird auf jeden Fall eines der größten Titel dieses Jahr sein und ich glaube, auch Metal Gear Solid ist wieder so eine Serie. Bei aller Kritik manchmal an zu viele Cutscenes und so weiter. Das gehört, glaube ich, bei einem Metal Gear Solid mittlerweile einfach dazu. Ich glaube, mittlerweile, wenn ich manchmal Kritik anhöre, Metal Gear Solid 4 hatte zu viele Cutscenes, das finde ich Geschichte. Ich glaube, das ist etwas, was in Kojima-Spielen schon immer so war. Und damit hat man sich irgendwann entweder abgefunden oder nicht. Ja, schon ziemlich, ja. Entweder hat man sich abgefunden oder nicht, richtig. Ist halt Kojima, der wird sich auch nicht mehr verändern. Das ist also, so wie alt ist, ist er halt. Entweder mag man den Stil oder nicht. Und ich meine, er hat ja genug Fans, sonst wäre die Serie. Auf jeden Fall, definitiv. Ist ja, wie gesagt, auch zu Recht so. Ich meine, auch MGS4 war ja ein super gutes Spiel. Ich habe gesagt, auch nie gespielt, aber dem Einvernehmen nach ist das ja so. Ja, gehen wir weiter zu definitiv meinem Nummer 1 Most Wanted Indie-Titel des Jahres. Und ich glaube, für viele andere auch. Alle anderen auch, ja. No Man's Sky. Großes, großes Fragezeichen, weil wie oft sie es auch noch sagen wollen, auf dem Papier klingt es immer noch völlig exorbitant bescheuert, dass so ein winziges Team sowas irgendwie auf die Beine stellen kann. Aber trotzdem, alle sind noch irgendwie guter Dinge. Es wird so sehr gepusht, auch von Sony vor allem, dass es irgendwie gut werden muss, hat man das Gefühl. Das könnte so das neue Minecraft werden. Das könnte ein Blockbuster unter Indie-Titeln werden. Theoretisch habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe noch nie so einen großen Hype vor der Veröffentlichung eines Indie-Spiels gesehen. Weil Minecraft kam ja langsam so dahinter. Und viele andere Indie-Spiele ist auch so, dass erst, wenn nachdem Leute es gespielt haben, erst dann über Mundpropaganda das dann richtig beliebt wurde. Sowas wie Hotline Miami zum Beispiel. Oder Guacamelee oder sowas. Aber No Man's Sky ist jetzt schon so gehypt. Ja. Also, ich weiß nicht, ich bin auch immer noch der Meinung, das, was man anscheinend diesem Spiel wird machen können, klingt absolut verrückt. Ja, indeed. Also, sind wir jetzt mal gespannt, was wirklich draus wird. Also, wie gesagt, es ist sehr, sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich meine, ich bin ja nicht mal ein großer Fan von Sci-Fi und Weltraum und alles Mögliche, aber trotzdem habe ich das Gefühl, wenn das wirklich so funktionieren wird, wie sie es sagen, kann selbst ich nicht sagen, nö, ich spiele das nicht, sondern... Das möchte man wieder gespielt haben. Ja. Stimmt schon, ja. Ja, keine Ahnung. Also es ist wirklich super, super schwer einzuschätzen, aber genau deswegen bin ich auch noch super, super gespannt auf diesen Titel. Es sieht einfach super geil aus. Ich meine, ich habe ihn sogar meiner Mutter gezeigt. Meiner kleinen Schwester, meiner Mutter. Meine kleine Schwester spielt nicht wirklich Videospiele. Meine Mutter hat keine Ahnung von Computern allgemein. Und selbst den beiden konnte ich das Spiel zeigen und die waren irgendwie begeistert davon, wie das aussieht und was man da machen kann und wie das klingt. Also ich finde, das sagt schon alles. Es ist einfach so ein Spiel, da können sich, glaube ich, alle drauf einigen. Das klingt in der Theorie so gut, dass es irgendwie, wenn es funktioniert, einfach nur super sein kann. Und das ist halt das Problem gleich. Es klingt in der Theorie fast zu gut. Ja, richtig, allgemein auch. Ich meine, das ist ja auch wieder so eine Sache. Durch die Theorie, die so gut klingt, hat man natürlich auch krass hohe Erwartungen. Ich meine, ich habe schon fast das Gefühl, das kann so ein winziges Studio gar nicht erfüllen. Selbst wenn es so funktioniert, wie sie sagen, im Sinne von so viele Planeten, wie sie behaupten, gibt es wirklich. Man kann sie ja landfliegen und so ein Kram. Vielleicht fühlt sich das Gameplay trotzdem langweilig und doof an. So. Also ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas muss daran irgendwie die Sollbruchstelle sein. Aber vielleicht wird es auch einfach super. Und das Spiel einfach könnte eine richtig riesige Enttäuschung werden oder einfach... Keine Ahnung, ja, Minecraft 2. Richtig, es könnte ein Riesending werden. Es ist ganz schwer einzuschätzen. Aber gerade deswegen so spannend, das weiter zu verfolgen. Also sind wir mal gespannt, was dann nächstes Jahr daraus wird. Dann ein Titel, über den nur du reden darfst, weil da habe ich nichts zu sagen, Persona 5. Oh, Persona 5. ich kann jetzt schon mal sagen, Persona 5 ist mein absolutes Most Wanted dieses Jahr. Persona 4 ist, würde ich einschätzen, als eines der Top 3, Top 4 besten JRPGs, die ich je gespielt habe. Und, weiß nicht, Persona 5, wir haben mal, ich bin so gehypt, obwohl wir fast noch nichts dazu gesehen haben, außer einen 1,5-Minuten-Clip mit dem Hauptcharakter. Aber, wenn sie einfach nur die Mechanik, die sie sozusagen eingeführt mit Persona, das ganze Social Life, coole Charaktere, cooler Cast, nicht unbedingt jetzt eine übermäßig gute Story, aber eine Story, die mit den Charakteren arbeitet und dadurch sozusagen sich dann sozusagen gut einführt. Gutes Dungeon-Crawling, viele Personas mit Fusions, mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad, zwar nicht so schwer wie Shin Megami Tensei, immer noch einigermaßen schwierig, dass man taktisch wirklich arbeiten muss. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas schiefgehen könnte. Technisch gesehen, es wird auf jeden Fall nicht unfassbar gut aussehen, aber wenn es auch so aussieht wie Catherine zum Beispiel, mit einem richtig guten Artstil, auf der PS4 wäre ich schon super zufrieden damit. Und vielleicht nur diesmal hoffen, dass Atlas vielleicht endlich auf den Dual-Audio-Zug ausspringt, weil ich möchte nicht nochmal ein in Japan spielendes, sehr japanisches Spiel spielen, in dem alle Englisch reden, weil das ist... Das ist immer das Traurige, die englische Synchro von Persona 4 war extrem gut, aber es war einfach mega unpassend, weil du einfach jede Sekunde gespürt hast, du bist gerade in einem japanischen Dorf. Ja. Und das war ein bisschen das Einzige, was mich genervt hat, aber ansonsten, also ich, my hype is over the roof, würde ich sagen. Also Persona 5. Ich hab so Bock auf dieses Spiel. Ich glaube, selbst wenn Final Fantasy 15 dieses Jahr noch rauskommen würde, würde es schwierig werden, welches mein Top Most Wanted ist, aber Persona 5 momentan mit Abstand. Noch mehr als Bloodborne alles andere. Ich hab so Bock auf dieses Spiel. Ja, das hört man so raus. Bock drauf hast. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, ich kann die Faszination hinter Persona auf jeden Fall irgendwie ein Stück weit verstehen. Du warst ja auch vom Vierer super begeistert auf jeden Fall. Und du bist ja auch nicht der Einzige. Ich glaube, Vier war so der Titel, der das Ganze so sehr in den Mainstream katapultiert hat. Oder Mainstream ist übertrieben, ja, aber also Persona könnte so ein bisschen, das wird ja auch viel diskutiert, hast du mir auch schon gesagt, ja, so ein bisschen das neue Final Fantasy werden. Das ist so die nächste, könnte die nächste große Franchise werden, die auch im Westen recht erfolgreich ist. Weil ich glaube, dass Sony es eben auch gemerkt hat, weil zum Beispiel, als sie es auf dem PSX erwähnt haben für 10 Sekunden, dass es auch im Westen dann diese erscheinen wird. Das war so ein, naja, hätte man sich ja auch sparen können. Man hat ja nichts Neues gezeigt, man hat es nur 10 Sekunden erwähnt. Aber allein die Tatsache, dass sie das Gefühl hatten, wir müssen es fallen lassen, zeigt, dass auch Sony erkannt hat, welches Potenzial Persona hat. Also ich glaube, Persona 4 hat sich nachher rumgesprochen, ist ein, das eines der besten PS2-Rollenspiele oder JRPGs war. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Leute, die noch nie was mit JRPGs oder mit Persona anfangen konnten, gehypt sind auf Persona 5 oder auch viele Leute gesagt haben, ich kann nichts mit JRPGs anfangen, aber Persona 4 war eines der besten Spiele der letzten Jahre. Glaube ich schon, ja, dass Persona vielleicht auch so einen Nerv trifft, wo man sagen könnte, okay, da gibt's Leute, die das, diese Kombination aus diesen verschiedenen Genres so gut finden, dass sie über bestimmte Tropes, die in jedes JRPG reinfällt, trotzdem hinwegsehen können. Und Persona zumindest auch, sage ich jetzt mal, in der Hinsicht auch sowieso auch von seiner Thematik und von seinen Charakteren her auch noch nicht ganz klassisch JRPG-mäßig. Was natürlich auch daran liegt, dass Shin Megami Tensei, wo es ja eigentlich ein Spin-off davon ist, an sich schon nicht ganz so normal ist. Viel mit so okkult und bisschen komischen Sachen, aber genau das macht, glaube ich, auch die Faszination von Persona aus. Und wenn ich mir sehe, also zumindest im Hardcore-Bereich Persona angekommen, ich meine, NeoGAF hat es auf Platz 6 gewählt von Most Wanted, noch über Batman Arkham Knight zum Beispiel, deswegen, das könnte ein Riesending werden, vor allem jetzt, da was auch auf der PS4 erscheint. Ja, definitiv, das stimmt auf jeden Fall. In Japan sowieso, das wird richtig heftig. Ja, wo sagen, gut, in Japan, da brauchen wir nicht drüber reden, Japan ist ja eh schon Household Name quasi, ist ja eh schon riesig, aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie das jetzt letztendlich hier im Westen läuft, also wie es dann hier ankommt. Und wenn, wie man ja schon sieht, gibt es so ähnlich so ein bisschen vielleicht auch, wie es damals zum Beispiel bei Skyrim war, wie wir schon öfter mal erwähnt haben, dieses vielleicht gar nicht unbedingt viele andere Spiele aus der Serie gespielt haben, aber gehört haben, wie awesome es ist und es deswegen allein deswegen schon haben wollen und hypen. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, was da letztendlich draus wird, ja, definitiv. Das dürfte durchaus spannend werden. Nächster Titel, Quantum Break. Einer der sehr undurchsichtigen Titel auf dieser Liste. Fast, ich würde sogar sagen, der Titel, über den wir eigentlich noch am wenigsten wissen, fast. Zumindest über die Dinge, die ihn wirklich ausmachen, weil das ganze Format, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt werden soll, all diese Dinge sind ja eigentlich das Besondere an Quantum Break und das sind genau die Dinge, über die wir eigentlich noch nichts spezifisch sagen können, weil wir immer nicht genau wissen. Ich meine, wir haben ja das Gameplay von der Gamescom, ich glaube, das ist das Letzte, was wir so groß davon gesehen haben. Ja. Und ich glaube, damals haben wir schon gesagt, dass dieses Zeit-Manipulation-Dings sah super interessant aus, aber auch mega overpowered. Ja. Also hatte ich zumindest das Gefühl. Das war einfach, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, der Typ, der das Spiel cheatet die ganze Zeit gerade. Das kann man ja auch ein Stück weit umgehen. Ich meine, es gab ja zum Beispiel diese Gegner, was man im Gameplay-Trailer gesehen hat von der Gamescom, die konnten das nicht selber auch, sondern die konnten sich dagegen wehren. Das heißt, die waren ja irgendwie sie konnten Bubbles erschaffen oder so ein Kram, die man zerstören musste und so. Man kann das ja natürlich auch noch, man kann das schon gut genug mit umgehen, dass es natürlich nicht einfach wird. Aber ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Das ist natürlich an sich, meine Zeitmanipulation ist halt schon sehr mächtig. Wobei man natürlich gleichzeitig andererseits auch wieder keinen Einfluss auf die Zeitmanipulation hat. Ich meine, soweit ich es verstanden habe, kann man ja nicht selbst diese Dinge auslösen. Das passiert halt um einen herum. Und man selbst kann sich dann aber noch bewegen, indem man es beeinflussen kann. Klingt alles an sich super spannend, finde ich. Sah auch gut aus, auf jeden Fall die Effekte und so weiter. Definitiv. Ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eines der großen Xbox One-Exklusivtitel dieses Jahr. Das darf man nicht vergessen, also das sind halt dann vor allem die Xbox-Fans interessieren werden, Quantum Break. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es dieses Jahr noch erscheint, weil ich meine, Alan Wake hatte nicht umsonst den Spitznamen Alan Wade. Ja. Und auch diese ganze Integration mit der Serie, da wissen wir auch noch gar nichts zu, was ihr damals beim Reveal ganz groß dann beworben haben. Da weiß man auch noch nicht, wie das genau mit zusammengeht. Wird das jetzt so eine Art episodenhaftiges Ding sein, so wie Revelations 2 jetzt sein wird, also Resident Evil Revelations 2. Ja. Wie das genau sein wird. Also das sind noch so viele Fragezeichen, dass ich bei dem auch, das ist einer der Titel, wo ich auch das Gefühl habe, dass die am ehesten noch nach 2016 reingeschoben werden. Ja. Könnte durchaus sein. Wie gesagt, also das ist so einer dieser Titel, über den wir wirklich einfach am wenigsten wissen auf unserer ganzen Liste. Das stimmt schon. Und entsprechend noch ein Titel, auf den ich sehr gespannt bin, weil wir eben noch so wenig wissen und weil aber die grundlegende Ausgangssituation ja sehr, sehr interessant ist auf jeden Fall. Also nicht nur vom Spiel und Gameplay her eben, sondern auch der Integration mit der Serie und so ein Kram. Das könnte sehr, sehr cool werden. Sind wir mal gespannt, ist letztendlich, was daraus wird. Und wann sie vor allem endlich neue Sachen zeigen. Ob das vielleicht wirklich gegebenenfalls dauert, bis es irgendwie, keine Ahnung, wie der E3 gibt oder so ein Kram, bis wir das nächste Mal was hören, schwer zu sagen. Ich meine, ich bin einfach ein großer Remedy-Fan. Ich liebe halt die ersten beiden Max Payne-Teile, die sie gemacht haben. Alan Wake habe ich bislang noch nicht gespielt, hat mich auch nicht so ganz interessiert, aber ich mag die einfach, die können Geschichten erzählen. Ich glaube, das könnte echt sehr cool werden. Sind wir mal gespannt, mal abwarten. Nächster Titel, Rise of the Tomb Raider. Die nächste Installation in dem Reboot. Ja. Xbox One-Zeit, oder beziehungsweise Xbox-Zeit, über die Xbox 360 kriegt das ja auch. Mhm. Ich meine, man hat noch nichts dazu gesehen, weil es wird halt wahrscheinlich in einem ähnlichen Stil sein wie das erste Tomb Raider Reboot. Also eher in diesem bisschen mehr Uncharted-Style. Und das wird, darauf wird letztendlich hinauslaufen. Rise of Tomb Raider wird Microsofts Antwort auf Uncharted 4 sein. Punkt. Ja. Das haben sie, glaube ich, auch so gesagt, dass ihnen so ein Spiel noch gefehlt hat, weswegen sie ja auch eben auf Square Enix zugegangen sind wegen diesem Spiel. Aber ich habe, also keine Ahnung, also Tomb Raider 1 war ja durchaus, sage ich jetzt mal, einigermaßen erfolgreich. Ich habe es ja auch gespielt, es war auch kein schlechtes Spiel. Aber ich glaube, diese ganze Sache mit Zeitexklusivität und so weiter, ich weiß nicht, ob Tomb Raider alleine wirklich auf die Xbox One wirklich ziehen kann im Vergleich zu einem Uncharted. Das ja. glaube ich irgendwie nicht. Tomb Raider war in dem Sinne natürlich auch erfolgreich, weil es natürlich auch Multiplattform-Titel war. Vielleicht flocken viele Leute, die einfach Microsoft-Fans sind, eben jetzt dahinter, eben weil es zeitexklusiv eben auf der Xbox One erscheint. Aber es wird sehr schwer sein, glaube ich, mit Uncharted 4 zu competen. Ja. Mit Rise of the Tomb Raider. Definitiv, auf jeden Fall. Ist auch so. Aber ja, keine Ahnung, es ist natürlich trotzdem immer noch ein größerer Titel auf jeden Definitiv. Fall. Ich glaube, viele sind gespannt drauf, wie das jetzt weitergeht. Ich meine, der erste Teil hatte ja seine Probleme, aber der erste Teil gab es ja auch durchaus Kritikpunkte. Ja. Ich bin sehr gespannt persönlich jetzt erstmal einfach nur, wie sie damit umgehen. Ich meine, die Probleme, die ich mit dem ersten Teil hatte, stammten hauptsächlich aus dem Umgang eben mit ihrer Entwicklung, aus der Art und Weise, wie das Spiel dargestellt wurde, Finishing Moves, all diese Sachen. Ich bin gespannt, wie sie damit umgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da wirklich groß was dran verändert haben, aber vielleicht ja doch, vielleicht fühlt sich diesmal ein bisschen besser an, keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen mehr Tombs auch, bisschen mehr, also bisschen mehr klassisch Tomb Raider. Tomb Raider. Ja, also ja, ist schwer zu sagen auf jeden Fall, aber ich bin definitiv auch gespannt. Also war ja nicht so, dass ich vom ersten Teil überhaupt gar nicht irgendwie angetan war und das mich gar nicht interessiert hat. Von daher bin ich jetzt schon gespannt, was sie letztendlich jetzt draus gemacht haben, was sie, wie gesagt, vielleicht auch mitnehmen. Aus. Wie gesagt, der erste Teil war auch ein durchaus gutes Spiel. Also. Ja klar, und er war ja auch durchaus sehr erfolgreich. Also müssen wir jetzt halt mal schauen, was jetzt der zweite Teil in der Hinsicht bringt. Und ob es, wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen mehr dann jetzt diesen Übergang gibt in Richtung der klassischen Tomb Raider-Spiele. Also mehr Exploration. Genau, mehr Exploration, vielleicht ein bisschen mehr Platforming noch irgendwie so. Wirklich, wie gesagt, Tomb Raiding, wie du es ja selber gerade schon gesagt hast, so, ne? Der Titel so ein bisschen vielleicht. Wäre cool auf jeden Fall. Ich bin da gespannt drauf, was daraus wird. Weiß ich jetzt schon, es wird ein Staple zurückkehren, aber da würde ich dich jetzt spoilern, deswegen sage ich dazu nichts. Okay, dann sag dazu nichts. Sehr gut. ja, nächster Titel, das ist was, wozu wahrscheinlich nur ich was sagen kann. Ja, das ist nämlich ein Titel, wo ich vorhin auf die Liste geschaut habe und so, was ist das nochmal? Für Leute, die Ultima-Spiele gespielt haben, wäre wahrscheinlich zumindest das Wort Avatar im Titel ein kleiner Giveaway gegebenenfalls, wobei das ja mittlerweile auch so Standard ist, dass das ja... Ich hätte bei Avatar jetzt an zwei andere Sachen vorher gedacht. Ja, macht wahrscheinlich auch Sinn. Ultima ist halt einfach schon so lange tot, dass es wahrscheinlich auch irrelevant ist. Aber ja, wie man jetzt schon jetzt spätestens rausgehört hat, wir reden über Shroud of the Avatar. Richard Garriott, der ein neues Ultima in Anführungsstrichen macht. Letztendlich quasi die spirituelle Nachfolge zu Ultima gerade baut mit Shroud of the Avatar. Ganz, ganz schwerer Titel. Von dem, was man bislang in der Alpha mal zwischendurch gesehen hatte, da funktionierte vieles noch überhaupt gar nicht. Vieles war sehr altbacken, aber nicht im positiven Sinne. Vieles war dafür aber auch wieder sehr cool, und zwar im positiven Sinne altbacken. Also vieles hat sehr an die alten Spiele erinnert, ohne dabei wirklich veraltet zu wirken. Es gab einige paar sehr coole Punkte, einige paar sehr schlechte Punkte. Es ist wirklich super, super schwer einzuschätzen. Sind aber noch mitten in der Entwicklung. Ist auch so ein der Titel, von dem man überhaupt gar nicht weiß, ob der wirklich 2015 rauskommt oder nicht. Ich bin einfach aus Prinzip gespannt. Zum einen, weil ich einfach die alten Ultimas durchaus gerne mag. Das hat zwar irgendwann aufgehört, aber es gibt einige Ultima-Titel, zum Beispiel Serpent Isle, die ich sehr gerne gemocht habe. Ist halt einfach an dieser sehr klassischen Rollenspielsachen. Das ist halt so bevor Elder Scrolls und so ein Kram, gab's eben einfach Ultima. Das erste Ultima ist quasi das erste westlichere Rollenspiel überhaupt. Allein deswegen irgendwie super interessant. Ich glaube zwar, dass Richard Garriott so die beste Zeit seiner Spielentwicklung vielleicht auch hinter sich hat, aber vielleicht kann er sich so auf die alten Stärken nochmal Weiß ich auch nicht. Vielleicht kann ich nochmal zu denen zurückfinden. Es ist ganz, ganz schwer. Ich, ehrlich gesagt, erwarte nicht wahnsinnig viel von dem Spiel und bin entsprechend nicht enttäuscht, wenn es völlig bananig wird. Aber es wäre schon cool, wenn es was werden würde, wenn es wieder so ein klassisches Ultima-Feeling irgendwie in einem PC-Spiel geben würde, im modernen, hätte ich echt super viel Bock drauf. Bin einfach super gespannt, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige. Es gibt doch durchaus genug Leute, die das verfolgen. Richard Garriott war ja auch eine sehr lange Zeit lang eine sehr prominente Figur in der Videospielindustrie an sich, der eben mit Ultima Online super, super reich geworden war, der sich so ein kleines Schloss gebaut hatte, der im echten Leben auch als Lord British bezeichnet wurde und so. Also ist ja eine der schillernden Figuren, so Ende der 80er ungefähr oder Mitte, Ende der 80er, irgendwie so Anfang der 90er vielleicht noch, die man einfach so im Kopf hat. Von daher, ich bin dann gespannt, was der Typ nochmal macht und was da tatsächlich noch rauszuholen ist. Ich erwarte nicht, dass es wirklich besonders gut wird, aber wer weiß, vielleicht wird es doch und dann wäre ich durchaus angetan davon. Das ist einfach ein Titel, den ich auf dem Radar habe. Für alle, die halt eben die alten Ultimas kennen, guckt der Shore of the Avatar einfach mal an. Spannend ist es allemal. Was bei rumkommt, werden wir halt dann sehen. Und ja, ich glaube, mehr kann man euch zu sagen. Wie gesagt, das ist derzeit auch noch sehr gar nichts zu sagen. Ich habe nicht mal ein Bild im Kopf. Du hast ja auch kein einziges Ultima-Spiel gespielt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich kenne Ultima natürlich, aber ich habe kein einziges. Aber gut, klar, die Serie vom Namen her. Klar, die kennt jeder. Gerade Ultima Online ist so etwas, das Ultima Online ist eben der Grund, warum es sowas wie WoW heutzutage gibt. Also entsprechend, klar, die Serie kennt man schon, aber mehr muss man ja nicht. Ist halt eine der großartigen Serien, so wie Wizardry für die Dungeon-RPGs. Richtig, genau. Ja, nächster Titel für Nintendo-Fans vor allem relevant, Splatoon. Splatoon. Theoretisch, also eine der neuen Franchises, die für Nintendo durchaus interessant sein könnte. Es sieht auch danach aus, als wäre es das perfekte Spiel für die Nintendo-Plattform. Also ja. Es hat auch jetzt schon eine große Anhängerschaft, es gibt schon super viele Fanarts, viele mögen dieses Design von den Squid Girls und ich finde das Design ist auch ganz cool. Es passt zu Nintendo und ist eine gute Addition zu den ganzen Charakteren, die sie eh schon haben. Und das, was ich bisher davon gesehen habe und was auch die Leute davon so erzählt haben, von den ersten Anspielberichten, sagen halt, naja, ist halt auch einfach wieder richtig gut gepolished, richtig gut spielbar, wahrscheinlich mit allen möglichen Leuten. Ist halt der perfekte Nintendo-Shooter sozusagen. Das mit den Farben, auch der Singleplayer soll anscheinend richtig gut funktionieren, die Art und Weise, wie man mit diesen Schüssen eben umgehen soll, wann man sich eben in diesen Tintenfisch verwandelt, wann man was ja macht, welche Sprungpassagen man damit machen kann. Also, so wie man Nintendo kennt, arbeiten sie einfach super kreativ mit diesen neuen Gameplay-Elementen, die sie da eingebaut haben. Und ich bin mir jetzt schon sicher, das wird ein absolut fantastisches Spiel. Also, ja. Ich glaub, definitiv ist es ein Nintendo-Spiel, ne? Ja. Es wird vor allem definitiv ein Nintendo-Spiel, es wird aber auch richtig gut. Also ich glaube, es wird auch qualitativ richtig gut werden und es wird auch viele Fans gewinnen, glaube ich. Also ja. Alles, was ich bisher davon gesehen und gehört habe, ist durchwegs positiv und ich glaube zwar, ich meine, das wird die Wii U jetzt auch wieder nicht in andere Sphären heben, aber es wird auf jeden Fall eine sehr gute Edition zu der eh schon guten Exklusiv-Library von Nintendo sein. Mhm. Glaube ich. Ja. Ja, definitiv. Ich glaube das auch. Ich meine, das ist halt so neu. Das ist das letzte Mal eine Nintendo-Franchise gebombt, die sie neu gemacht haben. Ach so, ja. Gebombt. Ja, wollte ich sagen. Also, ich dachte gerade. Die nicht funktioniert hat. Die nicht funktioniert hat. Pikmin hat doch ganz gut funktioniert. Mir fällt jetzt gerade ehrlich gesagt nicht eine einzige ein. Ich habe das Gefühl auch, das ist irgendwie so ein Ding. Es ist halt ein Multiplayer-Shooter, der vom Stil her zu Nintendo passt. Der hat ein bisschen was Eigenes, eben durch dieses Octopus, durch diese Farbverläufe laufen und so ein Kram. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, da kann tatsächlich auch nicht viel schief gehen. Schon wie du schon gesagt hast. Ich weiß gar nicht, ob irgendein Nintendo-Spiel wirklich gebombt ist. Also. Ja, deswegen sage ich, ich kann mich an kein einziges erinnern. Vielleicht irren wir uns da, dann korrigiert uns bitte, aber ich habe trotzdem das Gefühl, nee. Eigentlich ist das alles schon ziemlich so gelaufen, wie es laufen soll. Und wie man es von Nintendo, glaube ich, auch erwartet. Ja, weiter geht's. Nächster Titel, Steins Gate. Kann wahrscheinlich nur ich was sagen. Ja, wie zu den nächsten beiden Titeln wahrscheinlich. Ja. Also Steins Gate, für viele, die es wahrscheinlich nicht kennen, ist eine Visual Novel von Nitro Plus und gilt als eine der besten Visual Novels, die in den letzten Jahrzehnten in Japan rausgekommen sind. Manche werden vielleicht den Anime kennen, der ist vielleicht ein bisschen bekannter. Ich habe auch den Anime damals erst geguckt. Ich habe die Visual Novel selbst noch nicht gespielt. Die PC-Version gibt's sogar mittlerweile im Westen. Aber was interessant ist, ist, dass dieses Jahr auch die Konsolenversion erscheint, die für PS3 und die PS Vita, was in dem Sinne recht, recht spektakulär ist, weil es normalerweise eh schon so ist, dass japanische Visual Novels relativ selten in den Westen kommen und wenn, dann eher die PC-Version, weil das normalerweise immer die Originalversion ist. Aber das jetzt auch sozusagen für die Konsole geportet wird und sich der Publisher, das ist lustigerweise ein europäischer Publisher, so ist, sich überlegt, die beide Spiele, also sowohl die PS3 als auch die Vita-Version physisch in physischer Form zu veröffentlichen, zeigt, dass anscheinend auch Visual Novels immer mehr im Kommen sind. Und ich bin super gespannt drauf, weil ich hatte schon überlegt, mir Steins Gate für den PC zu kaufen. Aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, auch bei Visual Novels, weil die so ewig lang sind und ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich sie so gerne am PC spiele. Wollte es unbedingt gerne auf der Vita spielen und siehe da, es kommt jetzt so, also werde ich jetzt auf die Vita-Version warten und werde ich vielleicht auch den Eintrag vielleicht so ein bisschen so dazu nutzen und sagen, dass, glaube ich, dieses Jahr auch so ein bisschen das Jahr von japanischen Visual Novels sein könnte, im Sinne von, dass sie im Westen größer werden. Also es ist neulich ein Kickstarter zu einem ganz großen japanischen Visual Novel fertig geworden, nämlich Clannad. Das hat über 500.000 Dollar eingenommen. Und eine andere Kickstarter-Kampagne, die momentan am Laufen ist, zu Kisaya no Kajetsu, hat auch schon 300.000 Dollar eingenommen. Wo man also sieht, dass durchaus eine Nachfrage für diese japanischen Visual Novels eben da ist. Und es vielleicht auch dahingehend dann vielleicht dazu führen wird, dass es dann auch mehr Visual Novels in Zukunft im Westen veröffentlicht werden. Und für die vielleicht einfach mal Lust haben, sich in so eins reinzuhaben, also Steins Gate. Ich habe den Visual Novel noch nicht gespielt, aber was ich vom Anime gesehen habe, der Anime ist einer der besten Animes, die ich je gesehen habe, auch von der Story her, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein sehr guter Einstieg sein könnte. Es ist mega lang, ich weiß, es ist, glaube ich, 50 bis 60 Stunden lang. Es ist hauptsächlich Lesen, aber es lohnt sich definitiv. Deswegen auf jeden Fall eines meiner Most Wanted Spiele dieses Jahr und auf der Vita und Mobil. Oh. Ja. Klingt gut. Ich meine, die Sache ist tatsächlich einfach die, dass ich das schon nachvollziehen kann, wenn eben mehr in diese Richtung einfach dann auch in den Westen kommt, dass es einfach so ums Prinzip vielleicht auch so ein Stück weit geht dabei. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Von daher, keine Ahnung. Und wenn es ist ja anscheinend, wie gesagt, einer dieser großen Klassiker, da kann ich nichts zu sagen. Ich warte immer noch darauf, dass irgendwann Type Moon jetzt auch auf den Zug ausspringt und Fate Stay Night alles offiziell im Westen veröffentlicht. Okay. Ja, keine Ahnung. Das wird sich dann wohl zeigen. Mehr kann ich da, glaube ich, auch richtig zu sagen. Und du kannst auch gleich deinen Monolog fortführen, weil zum nächsten Titel kann ich auch eigentlich nichts sagen. Wobei, da habe ich zumindest, glaube ich, ein bisschen... Du weißt zumindest, was vom, es geht, glaube ich. Richtig. Ich habe zumindest vom Zuschauen bei dir grob eine Ahnung. Tales of Systeria. Genau, der nächste Ableger der Tales-Reihe. Leider Last Gen Only. Also es ist ein reines PS3-Spiel und es sieht auch nicht so aus, als würde es wie bei Persona 5 im Nachhinein noch eine PS4-Umsetzung geben. Vielleicht später, aber es wird auf jeden Fall erstmal nur exklusiv für die PS3 erscheinen. Das ist zum einen schade, aber zum anderen auch wieder egal, weil Tales of Spiele noch nie die schönsten Spiele waren. Dementsprechend, klar, manche Leute müssen dafür eventuell ihre PS3 wieder rauskramen, aber jeder Tales-Fan weiß auch, das lohnt sich für ein Tales-Spiel. Und bei dem Spiel bin ich mir eigentlich auch wieder ziemlich sicher, dass es wieder recht ein solides JRPG wird. Was ich vom Gameplay bisher gesehen habe, was ja anscheinend neu ist, ist, dass man mitten im Kampf mit bestimmten Mitgliedern, Partymitgliedern fusionieren kann, um dann nochmal neue Skills freizuschalten, mehr Damage zu machen, mehr HP zu haben und so weiter. Und dass man das auch taktisch einsetzen kann. Also Exilia hat das ja schon ein bisschen eingeführt mit diesem Pairing, dass man dann auch, sage ich jetzt mal, mit demjenigen, mit dem man sozusagen im Kampf gepairt ist, dann bestimmte Combo-Attacken machen kann. Und Cestiria bringt das anscheinend noch ein bisschen stärker auf die Spitze. Was mich ein bisschen, oder was auf jeden Fall spannend sein wird, ist, dass Tales of Systeria in dem Sinne eine Semi-Open-World haben wird. Also man wird zum ersten Mal in der Geschichte einfach keinen separaten Kampfbildschirm haben, sondern es wird einen seamless Übergang von Rumlaufen und Kampf geben. Da bin ich noch gespannt, wie das funktioniert wird, wie sie dann auch die Arenen abgrenzen, wie das dann mit dem Kombos richtig funktioniert, weil das ist wirklich noch etwas, was im Tales bisher noch nie der Fall war. Und ansonsten bin ich einfach allgemein gespannt, weil Tales meiner Meinung nach die stabilste JRPG-Reihe der letzten Generation war. Letzte Generation war für JRPGs ja nicht so gut, aber Tales war immer da irgendwie und es war nie schlecht. Deswegen steht es bei mir wie immer auch auf der Liste nicht ganz oben, aber es ist definitiv eines der Spiele, die ich auf jeden Fall wieder entweder zum Launch oder relativ zeitnah kaufen werde, weil ich einfach weiß, was ich davon bekomme und dementsprechend sollte es auf jeden Fall in dieser Auflistung auch nicht fehlen. Ja. Definitiv, also ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, das ist auch nicht wichtig, ob ich da groß was zu sagen habe oder nicht. Ist halt ein Tales-Spiel, ist auf jeden Fall gerade in dem Bereich super relevant. Und gerade weil es eben als SD immer geportet werden. Und von daher durchaus zu Recht hier in der Auflistung definitiv mit drin. Ich habe halt bloß leider, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel beizutragen. Ich weiß, wo habe ich bei dir zugeguckt? Was hast du gespielt? Graces F habe ich gespielt. Ah, Graces F, genau. Also auf jeden Fall zumindest gerade vom Kampfsystem eigentlich ganz cool aus. Gerade für JRPG-Verhältnisse habe ich das Gefühl, das könnte mir auch ganz gut gefallen. Über Story und Stil brauchen wir nicht reden, das ist halt nicht so meins, aber ja. Das, für mich ist ja auch nicht gedacht. Von daher, ja, passt das schon. Der nächste Titel ist dann wieder was, wo ich dann durchaus da interessiert bin, auch wenn ich da mittlerweile relativ weit raus bin, aber trotzdem, ich glaube, sowas ist immer irgendwie spektakulär, ist nämlich das neue Zelda für die Wii U. Ja. The Legend of Zelda. Mit Sicherheit auch eines der absoluten Most Wanted des Jahres. Ich meine, es ohne ist Frage. Es ist Zelda, es ist schon länger her, dass ein Titel gekommen ist. Es ist das Zelda für die Wii U. Das wird auf jeden Fall spektakulär, definitiv. Und zu Recht auch. Ich habe ehrlich gesagt auch Bock drauf. Dieses Open-World-Zelda-Ding, was wir bislang davon gesehen haben, sieht schon cool aus, haben wir nur schon öfter mal erwähnt. Die Trailer, wenn sie dann kamen, haben wir auch schon erwähnt. Das könnte durchaus sehr, sehr cool werden. Logischerweise trotzdem nicht unbedingt was ich spielen werde, weil ich einfach keine Wii U besitze, aber vielleicht so für die Zukunft dann irgendwann mal zum Nachholen. Habe ich echt Bock drauf. Ich bin echt gespannt. Also, es ist halt ein neues Zelda einfach. Und ich habe das Gefühl, es ist eins dieser Zeldas, die vielleicht auch so ein bisschen, wie es zum Beispiel, was war das letzte, was rausgekommen ist? Skyward Sword. Skyward Sword, genau. Das so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, auch, sagen wir mal, zurückgehalten wurde von ein bisschen Gimmicky-Gedödel und so ein Kram. Habe ich das Gefühl, dass das so ein Zelda einfach sehr, also einfach so ein sehr pures Zelda wird. Und das wäre echt cool, da habe ich echt Bock drauf. Sieht vom Grafikstil her super aus. Ja. Also als sie zum ersten Mal Link mit Epona auf der Ebene gezeigt haben, war ich auch schon so, Das könnte sehr, sehr awesome werden. Weiß nicht, ja. Was heißt könnte? Zelda. Ist gut, ja, es ist halt Zelda. Aber trotzdem, ja, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, es gibt durchaus so schon intern wahrscheinlich so ein paar Unstimmigkeiten darüber, wie sehr man gewisse Titel mag. Und ich habe das Gefühl, das könnte dieser Titel werden, der so ein großer Klassiker werden. Also, das geht wahrscheinlich zu weit. Aber ich finde die Idee dahinter einfach nur so, weißt du, wenn man sich das vorstellt, dieses Open World mit Epona da unterwegs sein und so ein Kram. Und dieses, ich finde, das passt sehr gut zu Zelda. Wir haben es ja beim Review schon gesagt. Es ist die logische Fortsetzung. Richtig, technisch genau. Gesehen auch, was auf Nintendo-Konsolen eben möglich ist. Da Zelda eben allem, so aussieht, weil es schon immer hätte so aussehen sollen, hat man das Gefühl. Richtig, vor allem ist halt dieses genau, about damn time, dieses von wegen so, das passt schon immer perfekt zueinander und jetzt kriegen wir das erste Mal eben diese Umsetzung davon, von dieser perfekt zueinander passenden Idee. Deswegen alleine könnte es richtig, richtig cool werden. Das Gefühl habe ich nämlich. Und da bin ich deswegen sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, wenn sie das richtig gut machen, dann könnte das ein großer Klassiker werden, einfach nur, weil sie Dinge liefert, die sich Fans, glaube ich, schon sehr lange wünschen, auf jeden Fall. Da, wie gesagt, müssen wir natürlich abwarten. Das ist alles jetzt nur Spekulation, aber es sieht sehr, sehr cool aus, definitiv. Ja. Was ebenfalls sehr, sehr cool aussieht, ist Rainbow Six Siege. Darüber wissen wir auch noch sehr, sehr wenig. Da gab es bislang auch nur einen Trailer. Ich glaube, bei der E3 haben wir auch nichts mehr davon gehört. Korrekt. Aber es ist halt zum einen Rainbow Six und zum anderen dieses ganze Spielprinzip mit diesem sehr runtergebrochenen, sagen wir mal, Counter-Strike-Feeling-mäßigen Spielprinzip, das könnte richtig, richtig cool werden. Dieses koordinierte Teams gegeneinander, kleine Teams, kleiner Raum auch, ne, nur so ein Haus zum Beispiel, wie man es ja auch in dem Trailer gesehen hat, auf wenig Raum eben taktisch planen und vorgehen, klingt super, super cool. Trailer sah auch super, super cool in der Hinsicht aus. Ist natürlich nicht unbedingt 100% realistisch, aber diese ganze Idee, dass eben auch der eine das Haus verlässt, dann wieder woanders reinkommt und so ein Kram. Es klingt einfach sehr, sehr cool, liest sich auf dem Papier gut, sah auch super aus, muss man auch sagen. Gerade für so eine frühe Version. Einfach ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Ich bin da definitiv gespannt drauf. Könnte einer dieser interessanten Multiplayer-Titel werden, definitiv. Gerade weil es eben kein klassisches Battlefield, Battlefront, Call of Duty einfach nur auf die Fresse geballert ist eben, sondern wie gesagt, kleine Teams, kleiner taktischer Raum und dann halt eben, ja, taktische Kämpfe haben. Das, finde ich, klingt auf dem Papier erstmal sehr cool. Sowas gibt's einfach derzeit nicht. Das stimmt. Das ist etwas, was ich tatsächlich so vermisse. Diese klassischen Taktik-Multiplayer-Shooter-Sachen, wenn man jetzt mal sowas wie zum Beispiel Arma vielleicht rausnimmt und Operation Flashpoint, wobei die ja eh beide nicht so wahnsinnig gut funktioniert haben als Taktik-Shooter, aber das könnte echt sehr, sehr cool sein. Ich habe das Gefühl, das letzte Spiel, wo das eben der Fall war, war Rainbow Six Vegas. Das ist in so einer Art gemacht, wobei ich gar nicht weiß, ob das damals überhaupt einen Multiplayer-Modus hatte oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall, es füllt definitiv eine Nische, in der es derzeit nicht allzu viel gibt und an der ich durchaus interessiert bin, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall kein absolut mega finanziell erfolgreiches Spiel, weil es eben Nische ist. Aber ich glaube auch, dass es eine Nische ausfüllt, die jetzt schon lange nichts mehr gesehen hat. Und dementsprechend. Aber ich habe auch immer das Gefühl bei dem Spiel, dadurch, dass ich jetzt auch so lange nichts gehört habe, das könnte auch noch in 2016 rutschen. Ja, das sind diese ganzen Titel, bei denen das nicht so ganz klar ist, bei denen man eh schon so das Ende des Jahres ein bisschen irgendwie im Kopf hatte, wenn man drüber nachdenkt. Ich glaube, das beim nächsten Titel genauso. Ja, da hoffe ich manchmal sogar ein bisschen, dass es noch rausrutscht. Ja, einfach nur, weil ich irgendwie dieses Gefühl habe, ich hätte es sogar ganz gerne, dass sie tatsächlich einfach sich so viel Zeit nehmen, wie sie wollen. Da warte ich gerne ein halbes Jahr. Wir reden natürlich über The Division. das theoretisch Ende des Jahres rauskommen soll. Aber wie gesagt, nachdem gerade, was in letzter Zeit so, ich meine, wie du es vorhin schon gesagt hast, es gibt tausende Studios von Ubisoft. Qualität hat erstmal nichts mit Ubisoft zu tun, ne? Oder, also die Qualität von Assassin's Creed Unity hat nichts mit der Qualität von The Division zu tun. Und nachdem sie jetzt mit Watch Dogs schon mal so eine Verschiebung irgendwie durchgezogen haben und nachdem sie in Assassin's Creed Unity nochmal gelernt haben, dass es sehr, sehr ungünstig ist, wenn man das gerade nicht tut oder es nötig hat, mache ich mir dann sich eigentlich so viele Sorgen. Irgendwie die Frage ist halt, ob das überhaupt so funktionieren kann, wie sie es vorstellen allgemein. Aber wir haben es schon oft genug gesagt, The Division, bei mir definitiv most wanted. Ich bin, glaube ich, mit mich hat die Skepsis mittlerweile ein bisschen eingeholt. Ja. Das kann ich auch also verstehen, auf jeden Fall. In meiner Liste stand es noch auf 10, aber es war schon knapp. Ja, also ich habe irgendwie immer noch Hoffnung. Ich habe das Gefühl, das kann immer noch funktionieren. Und da bei mir Bloodborne nicht auf Nummer 1 sein kann, weil es halt nicht auf meiner Konsole rauskommt. Und die Wolf schon kurz bevorsteht, ich das Gefühl habe, da gibt es nicht mehr viel zu wollen. Da ist nicht dieses, weißt du, dieses Giddy abwarten, sondern eher nur so, es kommt einfach schon demnächst. Aber es ist schon, bei mir ist schon definitiv The Division auf Platz 1. Ich bin da echt sehr gespannt drauf. Es könnte so cool werden. Aber natürlich unter Vorbehalt, wer weiß, wie es letztendlich funktioniert. Müssen wir halt mal schauen. Ja, also wie gesagt, ich hoffe ja auch, dass es ein richtig guter Third-Person-RPG-MMO-Dingsbums-Hybrid wird. Mhm. Aber ja, wie gesagt, mich hat die Skepsis so ein bisschen eingeholt und ich glaube auch, also das ist wirklich ich glaube von allen, die wir bisher genannt haben, ist das der Titel, der am ehesten meiner Meinung nach nach 2016 geschoben. Ja, definitiv. Vor allem, weil es eben auch so ein Riesending ist, ne? Also wir haben immer noch nicht wahnsinnig viel davon gesehen, wir haben jetzt immer wieder Gameplay-Trailer gesehen, aber es ist halt das, was sie versuchen, ist auch wieder sehr, sehr ambitioniert auf jeden Fall. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Bin irgendwie da, auch wenn ich das normalerweise als Person nicht bin, ich bin aus irgendwelchen Gründen bei dem Titel einfach optimistisch und sage, das funktioniert. Irgendwie wünsche ich mir das zu sehr. Ich hätte da so Bock drauf. Und Cross-Plattform. Wichtig, Cross-Plattform. Ja, wahrscheinlich. Aber obwohl nach, wer weiß, keine Ahnung. Es ist halt das Problem, das ist auch wieder so ein Titel. Da habe ich meine, Evolve ist okay, aber das Spiel möchte ich echt Cross-Plattform haben. Da hätte ich so Bock, mit dir und Hendrik da rumzubrettern. Ja. Wer weiß. Wer weiß. Ja, nächster Titel, Torment, Tides of Numenera. Das ist, glaube ich, auch so ein Titel, der jetzt aus persönlichen Gründen hier drin ist und nicht unbedingt, weil den super viele Leute erwarten. Wir haben über den Titel schon gesprochen. Der Titel an sich lässt ja auch schon so ein bisschen was vermuten, was es ist, für die Leute, die sich einfach nicht mehr erinnern können oder es vielleicht auch nicht mitgekriegt haben. Es ist vom Prinzip her ein bisschen der auch wieder Nachfolger im Geiste von einem Spiel, das, glaube ich, vielen irgendwie aus der klassischen West-RPG-Zeit am Herzen liegt, nämlich aus Planescape Torment. Einer der sehr kruden und wahrscheinlich eher insidermäßigen Titel von damals. Aber gleichzeitig, glaube ich, einer der tatsächlich auch deswegen eine sehr große Fanbase hat. Auch heute noch. Das hat man auch gerade am Kickstarter gesehen, der ziemlich explodiert ist. Die haben sehr, sehr viel Geld eingenommen. Jetzt, glaube ich, derzeit sind sie, weil auch derzeit noch auf der Website weiter gespendet werden kann, sind es insgesamt, glaube ich, fast 5 Millionen. Ich glaube, knapp unter 5 Millionen. Was für so ein Titel, das soll halt ein retro-isometrisches RPG werden. Wenn wir ganz ehrlich sind, brauchen wir nicht unbedingt 5 Millionen für. Aber sie haben so viele Leute, die sie deswegen dafür gewinnen konnten, so viele Stretch-Goals erreicht, von berühmten Leuten, die quasi den Soundtrack mitmachen, von ehemaligen Autoren, die sie mit neu dazu holen, von Concept Artists und. Das ist so ein bisschen ein Liebhaberprojekt, das mit genug Geld und vor allem auch genug Erfahrung ausgestattet ist, dass es echt was werden könnte. Ich glaube, deswegen, glaube ich, habe ich da auch relativ hohe Erwartungen dran und auch Hoffnung, dass das gut funktionieren könnte. Weil das so viele Leute einfach versammelt, die schon lange genug in der Games-Industrie sind, als dass die wirklich gewisse Fehler, glaube ich, einfach nicht begehen werden. Sie haben, wie gesagt, genug Geld. Sie haben, glaube ich, auch genug Ahnung, was sie mit dem Geld machen wollen. Nicht wie bei anderen Kickstarter-Projekten, wo man ja oft das Gefühl hat, dann sind die schnell auch überfordert, wenn sie zu viel Kohle kriegen. Sieht einfach super aus. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, definitiv. Auch einer der Titel, die ich definitiv im Auge habe. Und das wird kommen dieses Jahr. Und dann schauen wir mal, wie sich so ein RPG entsprechend auch noch irgendwie halten kann in der heutigen Welt. So ein sehr klassisches, wie gesagt, isometrisches RPG. Ich habe ja das Gefühl, da könnte es theoretisch einen sehr, sehr großen Markt für geben. Von alten Fans. Eben groß natürlich in Relation zu dem Spiel, was es eben ist und was es sein möchte. Nicht unbedingt groß jetzt auf den kompletten Markt bezogen. Das könnte echt cool werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf auf jeden Fall. Und wenn ich sehe, dass, ich meine, wen haben jetzt hier jetzt Torment, Tides of Numenera genannt, aber ich glaube, was unter vielen noch viel mehr erwartet wird, ist ein anderes, auch so ein spirituell älteres West-RPG, Pillars of Eternity. Stimmt, ja, das haben wir gar nicht reingenommen, ne? Nee, ich weiß auch nicht warum, aber bin einfach davon ausgegangen, dass du Bescheid weißt, aber so wie ich das mitbekommen habe, ist das noch viel mehr erwartet als das Torment-Ding. Ja, schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also ich kann das nicht einschätzen. Für mich persönlich, ich find's interessanter. Also ich finde Torment interessanter. Pillars of Eternity ist ja von Obsidian. Das ist ja ein normales Spielestudio. Was natürlich ein Stück weit eine gewisse Sicherheit bietet. Weil Obsidian kann das. Obsidian hat das schon tausendmal gemacht. Obsidian hat Neverwinter Nights 2 gemacht. Obsidian ist ja einer dieser klassischen, großen amerikanischen Zuarbeiterstudios, die relativ wenige eigene Franchises haben, aber an vielen großen Franchises mitgearbeitet haben. Und damit entsprechend auch erfolgreich sind. Ist einfach ein, weiß ich auch nicht, in der Hinsicht halt ein riesiger Laden. Und das ist natürlich dann schon ganz cool auf jeden Fall, dass diese Leute halt eben daran arbeiten. Die haben zum Beispiel auch Fallout New Vegas gemacht, die haben einen Dungeon Siege-Titel gemacht, den dritten Teil. Wie gesagt, Neverwinter Nights 2, South Park, Stick of Truth und so ein Kram. Also Knights of the Old Republic 2 geht auch auf deren Konto. Das heißt, wie gesagt, so ein Studio, das einfach gut mit anderer Leute Franchises umgehen kann. Das Pillars of Eternity klingt cool. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, also es wird bestimmt ein super Spiel, werde ich auf jeden Fall auch spielen. Aber zum einen habe ich das Gefühl, da gibt es nicht so viel zu erwarten, das wird einfach gut werden, weil es wie gesagt einfach Obsidian ist. Und ich muss trotzdem sagen, von dem Team, das eben hinter Planescape Torment hinter Torment Tides of Numenara arbeitet, von denen habe ich irgendwie das Gefühl, da erwarte ich noch so ein bisschen mehr, weißt du? Weil das halt so dieses, das sind ja halt die klassischen Leute, die da früher schon dran gearbeitet haben. Das ist halt so klassisches Talent, das schon bewiesen hat, dass es genau dieses Spiel machen kann. Deswegen habe ich das Gefühl, es ist eben, wie gesagt, so ein bisschen die perfekte Mischung, so die ideale Zusammensetzung. Wobei das Gefühl habe, bei Pillars of Eternity ist eher einfach, wie gesagt, so eine Art Auftragsarbeit von Obsidian für sich selber. Ohne das jetzt irgendwie. Ich meine, ist ja auch durch den Kickstarter gegangen. Richtig, ja, klar, ist auch durch den Kickstarter gegangen, ja. Aber das ist halt so, wie gesagt, also ohne das jetzt irgendwie auch negativ bewerten zu wollen. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf Pillars of Eternity. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, warum wir es hier nicht mit drin haben, aber haben wir irgendwie nicht. Aber gespannter bin ich definitiv auf Torment, Tides of Numenera. Einfach, weil ich erwarte, dass Pillars of Eternity einfach gut wird. Es wird ein gutes Spiel, das wird mir Spaß machen. Aber bei Tides of Numenera habe ich mir das Gefühl, das ist so ein. Weißt du, da bin ich einfach gespannt darauf, was da letztendlich draus wird. Aber das ist natürlich recht gut, dass du es erwähnst. Ich hätte es ehrlich gesagt komplett vergessen, aber klar, das muss man eigentlich in einem Zuge noch mit erwähnen, ja, dass es auch kommt. Nächster Titel, Uncharted 4, das ist wieder mehr was für dich wahrscheinlich. Uncharted 4, definitiv auch einer der ganz, ganz großen Titel, hat auch bei NeoGAF Most Wanted gewonnen, ganz knapp vor Metal Gear Solid 5. Merlin und ich waren ja nach dem PSX-Event nicht ganz so begeistert, aber anscheinend waren wir in der Minderheit. Weil ich bin durch den Fett gegangen und die sind alle mega gehypt drauf. Und ich meine, ich mochte Uncharted auch. Ich mochte ich mochte Nathan Drake. Ich mag dieses so leicht, sag ich mal, dieses klassische Hollywood-Feeling, so ja, der Typ ist irgendwie manchmal ein bisschen lustig, ein bisschen Dings, der macht irgendwie ganz viele verrückte Sachen. Es ist cool inszeniert, es ist technisch, sieht es sehr gut aus, es ist spaßiges Third-Person-Shooter. Und auch ich bin durchaus gespannt drauf. Es ist auf jeden Fall kein Spiel, wo ich sage, das ist auf jeden Fall top auf meiner Liste, aber es ist auf jeden Fall definitiv in meinen Most Wanted mit drin. Und das andere, was ich halt sagen muss, ist halt Naughty Dog. Also, ich glaube, der Hype ist, der sich jetzt natürlich für Uncharted 4 generiert, ist zum einen natürlich daraus bestimmt, dass Uncharted 2 und Uncharted 3 mega erfolgreich waren. Uncharted 3 ist im Nachhinein hat ein bisschen so das ähnliche Schicksal erlitten wie Dark Souls 2, dass viele irgendwie gesagt haben, irgendwie im Nachhinein, also irgendwie sagen viele, Uncharted 3 war voll scheiße, und dann sagen alle, ich weiß nicht, es ist eigentlich immer noch ein richtig gutes Spiel, es war nicht so gut wie 2. Und jetzt kam halt noch Last of Us, und die zwei Directors von Last of Us directen ja jetzt Uncharted 4, und dementsprechend glaube ich, also die Messlatte ist auf jeden Fall sehr hoch, aber viele haben anscheinend einfach auch die Erwartung, es ist ein Naughty Dog-Spiel, die werden diese Erwartung mindestens erfüllen. Und dementsprechend glaube ich, das wird der ganz große Sony-Exklusive-Blockbuster für den Herbst werden. Es wird sich auch mit Sicherheit mega gut verkaufen. Uncharted ist halt auch mittlerweile einfach eine Hausnummer. Und wie gesagt, ich bin auch durchaus gespannt drauf. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich wieder, also auf jeden Fall wahrscheinlich. Es wird auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß machen. Ich werde es, keine Ahnung, ob ich es zum Launch kaufen werde oder nicht, aber ich habe gerne Uncharted 2 und 3 und auch durchaus das erste gespielt, und ich bin durchaus gespannt drauf, was daraus wird. Es könnte, ich habe ja, wie Merian auch letztes Mal gesagt, es könnte technisch noch ein bisschen besser aussehen, aber sie haben ja noch ein bisschen Zeit, und ich mache mir da auch ehrlich gesagt nicht so viele Sorgen, weil es ist Naughty Dog. Ich glaube, das... Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt, also da kann nicht viel schief gehen, das ist halt Naughty Dog, die wissen, was sie tun. Das ist eines, das ist Naughty Dog, Valve, Nintendo, Bethesda, je nachdem. Es sind einfach so Studios, wo man einfach sagen, naja, keine Ahnung. Es wird halt schon werden. Ja, in der Tat. Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Also klar, auch wenn, wie du schon gesagt hast, es gab, glaube ich, genug Leute, die trotzdem, obwohl wir ganz klar gesagt haben, also ich zumindest habe auch ganz klar gesagt, ich war ein bisschen underwhelmed, gab es, glaube ich, genug Leute, die da super einfach durchgedreht sind dabei. Kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob diese Leute tatsächlich irgendwie mit einem kritischen, objektiven Auge drauf geguckt haben, gesagt haben, ich gucke mir jetzt mal an, wie das einfach objektiv, weil so bin ich halt. Ich meine, ich habe nicht viel investiert in diese Franchise. Ich habe das alles einmal gespielt, das war's. Mich interessiert es nicht so groß, aber ich glaube, es gibt genug Leute, die da sehr, sehr schöne Erinnerungen mit verbinden und die da entsprechend vielleicht einfach auch ein bisschen anders drauf gucken, die jetzt irgendwie, denen das eigentlich erstmal egal ist, die einfach neues Gameplay sehen wollen und das dann einfach auch lieben. Und wie gesagt, Uncharted 4 wird bestimmt auch super. Hat ja nichts damit zu tun. Nur weil ich nicht so beeindruckt war, wie ich es erwartet hatte, wird Uncharted 4 trotzdem ein super Spiel werden. Es ist halt, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Naughty Dog, da kann halt nicht viel schief gehen, ne? Und ja, ich bin definitiv auch gespannt drauf, was sie letztendlich damit machen, wie sie das Ganze zu Ende bringen, auch wenn es denn das richtige Ende sein wird. Ja, da bin ich natürlich auch gespannt drauf. Also ich meine, es sieht ja so aus, als wolle Naughty Dog danach nicht mehr wirklich mit Uncharted arbeiten. Es ist ja auch dem Sinne schon ungewöhnlich, dass sie überhaupt noch eine IP über eine Generation übernehmen, weil das ist ehrlich gesagt das erste Mal passiert ist, so richtig. Es gab kein Crash mehr nach der PS1, es gab kein Jack & Dexter auf der PS3. Und es ist erstmal, dass sie über zwei Generationen hinweg eine gleiche IP noch haben. Aber es sieht so aus, der Titel und so weiter, und sie haben es auch schon angedeutet, dass das vielleicht der letzte Uncharted sein wird. Und schon gespannt, was da passiert, auch mit Drake und so weiter. Also ja, dementsprechend mal schauen. Definitiv, ja. Ich bin auch, darauf bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie sie das Ganze eben zu Ende bringen. Nächster Eintrag in einer Franchise, allerdings in einer, die hier im Westen so gut wie niemand kennt, weil gab's nie. Yakuza 5. Ja, doch, sie gab's, aber ja, ja. Also Yakuza ist jetzt die Franchise gab's ja komplett im Westen, aber alle haben erwartet, dass die Franchise mit 4 tot ist im Westen. Ja. Und muss ich sagen, ganz ehrlich, also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass wir das noch in unsere Liste mit aufnehmen würden für dieses Jahr. Ich meine, Yakuza 5. Ich habe mir neulich erst wieder ein Video angeschaut, wo einer sozusagen eine Hommage an die Yakuza-Franchise im Videoformat präsentiert hat. Und auch ich muss mittlerweile auch sagen, mich hat schon immer ein bisschen interessiert, mich hat's abgeschreckt, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt einsteige, fange ich mit einer Serie an, die ich nie zu Ende werde spielen können. Aber jetzt, da ich weiß, Yakuza 5 kommt raus, ich habe mir das Video angeschaut und dachte so, ich glaube, ich habe echt Bock drauf. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, die Fans sind sich nicht so ganz einig, ob man mit 3 einfach einsteigen kann auf der PS3 oder ob man 1 und 2 auf der PS3 hätte spielen sollen, um das alles zu verstehen. Ich bin eigentlich einer, der sagt, ich spiele alles, was man dafür braucht, aber es ist halt schon viele Spiele, Yakuza 1, 2, 3 und 4 noch hintereinander zu spielen. Ich müsste die ersten 2 erst noch für die PS2 auftreiben. Deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich mit der Reihe anfangen möchte, aber ich möchte es auf jeden Fall, weil es sieht ehrlich gesagt so danach aus, als könnte es mir gefallen. Yakuza 5, viele Leute sind sehr gespannt drauf, jetzt da es endlich für den Westen angekündigt wurde. Es ist noch für ein PS3-Spiel, aber trotzdem. Ich glaube, alle Yakuza-Fans sind erstmal froh darum, dass sie überhaupt in den Genuss dazu kommen werden, es zu spielen. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass dadurch, dass nach dem PSX dann viel darüber geredet haben, dass dann auch durchaus Leute vielleicht jetzt auch zur Franchise noch finden werden. Und inklusive mir. Und dementsprechend einfach mal gespannt. Also es wird auf jeden Fall auch kein riesiger finanzieller Erfolg werden, sonst hätte es nicht so lange gedauert, dass es das lokalisieren, aber mal schauen, ich bin gespannt. Definitiv. Ich bin ja sowieso jemand, der sich das immer nur von außen betrachtet hat, logischerweise, und ich fand die Idee dahinter eigentlich, dieses halt so japanisches GTA so ein bisschen mit etwas noch bescheuerterer Story, eigentlich ganz interessant so. Ich habe da, wie gesagt, nie eins von gespielt, keine Ahnung, wie die Spiele wirklich sind, aber so schlecht sind sie anscheinend nicht. Ja, vorher habe ich ja gehört, dass sie halt nicht so wirklich so, das ist nicht so GTA, also man ist nicht, die Welt ist nicht ganz so offen, man hat ein bisschen mehr so auch so Persona-Elemente anscheinend, also intriguing auf jeden Fall. Ja, definitiv. Die letzten beiden Einträge, dann sind wir auch fertig. Wahrscheinlich auch wieder mein Terrain. Genau, ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Jeder hat so seinen Spezialkram. Und mit Xenoblade Chronicles X und dem neuen Ys, wahrscheinlich 8 in Anführungsstrichen, schließen wir dann unsere Forscher ab. Und ja, Xenoblade Chronicles X. Xenoblade Chronicles X ist, glaube ich, neben Persona 5 und Final Fantasy 15 momentan das am meisten erwarteste JRPG. Vor allem, weil Xenoblade das erste für die Wii richtig, richtig gut gewesen. Also ich habe leider nicht spielen können, weil ich keine Wii hatte, aber was ich davon weiß, ist einfach eine verbesserte Version von Final Fantasy XII, was awesome war. Und was man bisher von Xenoblade Chronicles X gesehen hat, sah ehrlich gesagt fantastisch aus, wieder eine riesige Welt, in dem Sinne also eines der wenigen einigermaßen Open World JRPGs, die es gibt, die man in dem man mit einem Mech rumfliegen kann. Ich meine, hallo? Kannst du mit einem Mech durch die Welt fliegen? Allein das ist schon awesome. Und indeed. Ich meine, ich beschäme mich nicht so, weil ich keine Wii U habe, aber das wäre auf jeden Fall eines der Spiele, die ich auf jeden Fall als allererstes für die Wii U kaufen würde, wenn ich eine Wii U hätte. Weil das Kampfsystem cool aussieht, ist so ein bisschen eine Mischung aus Action-Kampfsystem und rundenbasiert. Ich glaube, ähnlich auch wie Final Fantasy XII, weil ich glaube, viele Leute vergleichen es auch mit Final Fantasy XII. Und ich will natürlich erst an den Vorgänger spielen, aber das, was ich bisher davon gesehen habe, sah wirklich cool aus. Und ich kann nachvollziehen, warum vor allem Nintendo-Fans sagen, das ist Nintendos Antwort auf Final Fantasy XV, weil es gab jetzt so viele Leute, die immer wieder diese zwei Spiele miteinander vergleichen. Auch, oh Gott, welcher Soundtrack wird wohl besser, welche wird das bessere Kampfsystem haben. Also, das ist auf jeden Fall schon ein riesiger Name, wenn das wirklich dieses Jahr noch erscheinen wird. In Japan auf jeden Fall, im Westen ist es nicht ganz sicher. Das wird, glaube ich, auch auf jeden Fall Kritikerliebling werden. Verkaufszahlentechnisch bin ich mir nicht ganz sicher, weil sich das erste Xenoblade schon nicht so gut verkauft hat. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Titel werden. Und ja, Ys. Warum Ys in der Liste? Weil Falcom. Weil Falcom awesome ist und weil Ys awesome ist. Und weil Ys Soundtracks awesome sind. Und ich freue mich so sehr drauf, weil ich habe jetzt ja in den letzten Jahren Ys 7 und Ys 4, also das Remake von 4, Oven Felgana gespielt. Und diese Spiele haben einfach, also jeder, der das Gefühl hat, JRPGs haben schon irgendwie entweder keine Story oder eine komische Story. Ys hat einfach nur eine. Die Ys-Story besteht aus, wir geben dir irgendwie den Grund, irgendwie durch die Gegend, wild durch die Gegend zu rennen und Viecher kaputt zu machen. Für mehr ist die Story eigentlich gar nicht da, aber ist auch völlig in Ordnung, weil es spielt sich ein bisschen wie ein Zelda auf Crack. Die Soundtracks sind absolut phänomenal. Und das, was man von Ys 8 bisher, oder man vermutet, dass Ys 8 einsetzt, also der erste neue Teil seit 7, sah einfach wieder aus wie Ys. Und allein deswegen wird's awesome. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen, aber ja. Ich mag Ys einfach. Und ich mag Falcom. Ja, ist ja auch nichts Schlechtes dran auf jeden Fall. Ich finde das auch schon als Begründung völlig ausreichend, wenn du einfach sagst so, weil Falcom fertig. Because reasons. Richtig, because reasons indeed. Ja, klingt gut auf jeden Fall. Auch das ist etwas, ich meine, Ys ist ja eine dieser Serien, die man ja durchaus auf dem PC auch spielen kann. Ys Origins richtig. Hast du ja sogar auf Steam. Es gibt noch Ys... Nee, was gibt's? Irgendwas gibt's noch. Es gibt Ys 1 und 2 Chronicles und es gibt Ys The Oven Felgana, das ist jetzt das Remake zu 3 und Xseed hat geteased, dass wahrscheinlich die Steam-Version, also die PC-Version von Ys 6, The Ark of Nafitism, auch dieses Jahr im Westen auf Steam erscheinen soll, weil die PC-Version es nie in den Westen geschafft hat. Dementsprechend, ich meine, Falcom, habe ich ja schon oft gesagt, ist ja eigentlich ein klassischer PC-Entwickler. Ungefähr eine, wahrscheinlich der einzige klassische PC-Entwickler, den es in Japan gibt. Ja, und stimmt. Dementsprechend durchaus auch vielleicht für PC-Spiele interessant. Also wenn Leute in die Ys-Serie einsteigen wollen, empfehlenswert ist Oven Felgana. Ja, 1 und 2 ist vielleicht ein bisschen zu alt und man muss sagen, Ys ist ähnlich alt wie Final Fantasy und Dragon Quest, auch wenn es niemand hier kennt, aber es ist einer der großen alten japanischen Action-RPG-Serien. Und aber Oven Felgana ist, glaube ich, auch immer noch im Anime Steam Sale, also mal anschauen. Ja, definitiv. Ja. Und ja, damit kommen wir zum Ende unserer Vorschau, zumindest vom Ende der Auflistung einfach nur. Ja. Es kommen natürlich auch andere Spiele raus, deswegen, also das klar. Hat sich wahrscheinlich angedeutet, dass 2015 ein richtig gutes Spieljahr werden könnte und vielleicht vermisst ihr ja sogar noch ein paar Sachen, weil wir haben ja auch durchaus ein paar Sachen gar nicht mehr erwähnt. Wir haben solche ein paar Sachen überlegt, zum Beispiel GTA 5 für den PC, ist ja auch noch eine große Spielerschaft, die GTA 5 nicht gespielt hat. Kommt ja auch diesen Monat. Richtig. Da haben wir uns aber auch erstmal gegen entschieden. Ja. Ich meine, zum einen, die meisten Leute wissen das einfach. Und zum anderen ist es halt auch... Ja, es kommt ja auch schon mal. Richtig. Ja, keine Ahnung. Grundlegend, wie wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen zusammengefasst haben, ist das, glaube ich, einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Line-Up bisher. Vor allem über alle Plattformen hinweg. Richtig. Wenn man es natürlich noch mit einbezieht, dass da auch einige Titel gegebenenfalls noch verschoben werden, dann wird es natürlich wieder ein bisschen schwächer, logischerweise. Aber insgesamt, glaube ich, steht uns schon ein sehr gutes Jahr bevor. Allein mit den Titeln, von denen wir wissen, dass sie dieses Jahr rauskommen, da füllt sich schon definitiv eine sehr spielbare Spielbibliothek. Und es gibt relativ wenige Titel, wo ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, auch gerade die jetzt irgendwie schon demnächst rauskommen, wo wirklich noch viel schief gehen kann. Es gibt sowas wie No Man's Sky, es gibt sowas wie The Division, aber sowas wie Bloodborne zum Beispiel oder Witcher 3 oder so ein Kram, da die grundlegenden Sachen werden auf jeden Fall funktionieren. Das heißt also, große Enttäuschung erwarte ich ehrlich gesagt eigentlich auch nicht dieses Jahr. Könnte also richtig, richtig super werden. Ich bin extrem gespannt, muss ich sagen. Gerade weil es jetzt eben auch gleich dann schon losgeht. Das Sommerloch wird es bestimmt auch geben und wenn es eben gegen Ende des Jahres vielleicht kein Division gibt, dann kann ich damit auch leben. Wie gesagt, solange das am Ende dann gut wird, ist mir das eigentlich egal, wann das kommt. Vor allem, wie wir dies bei unserer letzten, also der Rückschau vorher schon gemerkt haben, so viele Day-One-Spiele spielen wir auch nicht, aber vielleicht wäre es ja auch mal interessant zu erfahren, welche Spiele willst du denn Day-One haben, wie ist ja. Also jetzt nach aktuellem Stand. Nach aktuellem Stand von dem, was dieses Jahr wirklich rauskommt, also sogar einfach aus unserer Liste hier, werde ich definitiv, aber das habe ich schon öfter gesagt, Evolve kaufen, Day One. Einfach, weil, wie du schon gesagt hast, es geht um Unterstützung, es geht auch vor allem darum, dass ich es von Anfang an spielen möchte, weil es eben ein Multiplayer-Titel ist. Dann kommt erstmal relativ lange, glaube ich, eigentlich nichts. Kingdom Come Deliverance werde ich mir definitiv auch... Hast du nicht eh schon gebackt und kriegst es dann automatisch? Richtig, werde ich mir nicht definitiv holen, sondern werde ich definitiv haben zum Launch. Da bin ich ja dann theoretisch einfach Launch-Käufer so ungefähr. Und ich glaube, das Einzige von denen, die dann noch kommen, wird es wahrscheinlich No Man's Sky sein. Es sei denn, wie gesagt, The Division kommt noch. Aber ich meine, Evolve steht definitiv fest, Kingdom Come Deliverance kriege ich eh. Und dann ist es halt noch The Division, wenn es dieses Jahr kommt. Aber auf jeden Fall No Man's Sky, habe ich das Gefühl. Das wird wahrscheinlich auch nicht so teuer sein, weil es halt Indie-Spiel. Zum einen das und zum anderen, weil ich auch tatsächlich irgendwie das Gefühl habe, ich meine natürlich, wenn da wird es kein Review-Embargo geben, ich werde natürlich trotzdem mir vorher irgendwie versuchen, Reviews durchzulehnen, ich werde es nicht einfach blind kaufen. Wie gesagt, das Spiel hat einfach zu viele Wenns und Abers und vielleicht. Aber andererseits habe ich ja bei dem Spiel das Gefühl, man möchte sich auch nicht durch Reviews zu viel spoilern, weil dieses Exploration-Dings, man möchte das ja alles selbst. Ich glaube, ich würde tatsächlich einfach nur zum Beispiel so ein Fazit oder sowas lesen, einfach so am Ende, keine Ahnung, wenn da steht am Ende bei irgendeiner Seite, bei der ich einigermaßen vertraue, würde am Ende irgendwie stehen 87... delivered, was es versprochen hat, bin ich dabei. Also ich werde es mir auch nicht groß durchlesen, wirklich, was alles zu tun ist, weil ich es einfach, ne, Exploration und so, du hast schon recht. Aber ich glaube, ich werde es auf jeden Fall nicht blind kaufen, im Sinne von, dass ich nicht einfach losgehe und sage, No Man's Sky, Day One, nichts gelesen, einfach kaufen und dann nachher ist es überhaupt nicht so geworden, wie ich will. Aber wenn es ungefähr so wird, wie ich will, werde ich mir das, glaube ich, auch Day One kaufen. Also wie gesagt, das sind jetzt alles so, das sind Wenns und Abers und Wahrscheinlichs. Keine Ahnung, ob ich das wirklich tue, je nachdem, was ich zu dem Zeitpunkt gerade spiele, ob ich Zeit habe oder nicht. Kann natürlich auch sein, dass das nicht der Fall wird. Das Einzige, was ich 100% Day One kaufen werde, ist Evolve. Das weiß ich bereits. Ja, bei mir ist ja in dem Sinne auch überschaubar. Also Type-Zero HD auf jeden Fall, wegen der 15-Demo. Bloodborne werde ich mir auf jeden Fall Day One kaufen. Und Persona 5. Ja. Und Steins Gate, weil ich das unterstützen möchte. Aber das sind die vier Sachen, glaube ich. Der Rest ist dann so vielleicht, je nachdem, gutes Angebot, ja, nein, jetzt gerade Zeit oder nicht, aber die vier bin ich mir 100%ig sicher, dass ich Day One haben will. Ja, durchaus nachvollziehbar. Ah, oh, dieses Jahr. Mal schauen, wie viel wir letztendlich davon spielen werden. Ja, wie viel davon letztendlich dann auch so gut wird. Ich meine, letztendlich muss ich auch dazu sagen, wir zwei spielen noch relativ viel Final Fantasy 14 momentan, es kommen auch die Erweiterung davon, die werden wir auch noch spielen, glaube ich, also zumindest ich werde sie spielen. Ja. Aber ja, mal gucken. Also wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir wollen natürlich auch von euch wissen, auf welche Spiele seid ihr denn so am meisten gespannt? Wie gesagt, wir konnten natürlich auch nicht alles jetzt erwähnen. Vielleicht gibt's ja auch ein paar Spiele, die wir gar nicht erwähnt haben, von denen ihr sagen würdet, oh Gott, wie konntet ihr nur? Also auch wir haben durchaus ein bisschen noch diskutiert gehabt. Da gibt's noch sowas wie Majora's Mask 3D, Monster Hunter 4, alles Mögliche. Aber das könnt ihr uns ja in den Kommentaren mitteilen, wenn ihr das auch noch wollt, dass andere Leute davon mitbekommen. Wir sind auf jeden Fall gespannt drauf, also auf welche Spiele freue ich am meisten, welche Spiele habt ihr vielleicht vermisst auf unserer Liste, gibt's welche Spiele, wo ihr sagen würdet, die gehört gar nicht auf unsere Liste, wie konntet ihr nur? In der Tat. Alles bitte an uns, über die bekannten Kanäle, Facebook, Twitter, E-Mail oder über die Kommentarfunktion auf unserer Webseite. Und natürlich auch nochmal... Wir haben es jetzt beim Rückblick nicht gesagt, aber natürlich gilt es dafür auch. Wie habt ihr das letzte Jahr gesehen? Ja, stimmt. Was waren da so an Titeln irgendwie so, die ihr besonders gemocht habt? Was haben wir gegebenenfalls auch mal vergessen in unserer Auflistung? Was waren zum Beispiel euer Game of the Year? Genau, richtig. All solche Sachen definitiv auch bitte immer gerne an uns. Da freuen wir uns drüber. Das kann man auch alles noch mit einbeziehen. Und gegebenenfalls Diskussion vom Zaun brechen mit dem einen oder anderen. Da haben wir auch. Wir haben es übrigens vermieden, falls euch nicht aufgefallen ist, unser eigenes Game of the Year zu nennen, weil ich nicht, also zumindest ich habe das Gefühl, dass ich genug gespielt habe von letztjährigen Titeln, um ein Game of the Year nennen zu können. Definitiv. Ich habe halt nur eins gespielt für mich. Game of the Year, es, Banner Saga. Was war das beste Spiel, das letztes Jahr gespielt hast? Banner Saga. Das schlechteste? Banner Saga. Was hat euch am meisten überrascht? Banner Saga. Ja, genau. Welches Spiel hast du überhaupt nur gespielt? Banner Saga? Ja, in der Tat. Da kann ich definitiv... Welches Spiel hat die beste Grafik letztes Jahr? Banner Saga. Ja, aber genau. Alles gern zu uns auf jeden Fall. Wir freuen uns drüber. Und dann würde ich sagen, sind wir nach ja, soliden ungefähr 4 Stunden dann auch durch mit unserem Jahresrückblick und der Vorschau aufs nächste Jahr. Hat super viel Spaß gemacht, war definitiv dran und war definitiv auch super interessant. Definitiv. Ich bin jetzt, wir haben zwar, jetzt ja. Ich habe das Gefühl, durch diese Folge haben uns wieder beide gegenseitig so sehr gehypt. Ja, richtig, jetzt bin ich wieder richtig drin. Vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, auch wenn wir vorher natürlich schon besprochen haben, welche einzelnen Titel wir besprechen, haben wir nicht über jeden einzelnen geredet. Es hat schon immer sehr viel Spaß gemacht, gerade auch zu recappen über gewisse Dinge, aber vor allem eben auch nochmal so richtig in der Vorschau. Ja, das kommt ja auch noch. Und wenn ich jetzt gerade nochmal richtig drüber nachdenke und so rede, dann, ja, ist einfach sehr schön. Ich freue mich auf das Spielejahr 2015. Es könnte sehr, sehr gut werden, auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, in einem Jahr werde ich mir die Folge nochmal anhören und dann anschauen, was davon übrig geblieben ist. Richtig, Fazit ziehen. Also, hat das funktioniert? Was habe ich gespielt und was überhaupt rausgekommen? Beziehungsweise Fazit. Joe hat aufgehört, Videospieler zu sein, weil... Für immer. Dieses Jahr. Einfach, hat ihn ruiniert, hat uns alle ruiniert. Der Ruin der Videospiele. Ja, dann würde ich sagen, dann seid ihr jetzt erstmal 4 Stunden gut versorgt. Die nächste Folge kommt in 2 Wochen, wie wir schon angekündigt haben. Wird es da dann auch irgendwie den ganzen Ubisoft... über Day-One-Käufe und Glitches und alles Mögliche auch. Day-One-Patches etc. Genau, das werden wir alles behandeln. Und ich meine, Hype wird da auch mit einer Rolle spielen. Deswegen ist es ganz gut, dass wir das eigentlich jetzt angesprochen haben. Auch Hype ist da durchaus... Richtig, ist da durchaus angebracht, ja. Also da werden wir auf jeden Fall über das Thema reden. Falls ihr da schon was zu beitragen wollt, auch immer gern alles her. Da können wir das gegebenenfalls in die Folge mit einarbeiten. Und dann würde ich sagen, macht's euch gemütlich mit 4 Stunden Uncommon Taste. Oder ihr habt's euch schon gemütlich gemacht, 4 Stunden Uncommon Taste. Oder ihr habt schon 2 Stunden gehört. Ihr habt wahrscheinlich auch 4 Stunden gehört, ja. Richtig. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bleibt uns gewogen und macht es gut. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommentaste.de. Auf Wiederhören. Auf ein gutes Spielejahr 2015.